Der verlorene Horizont. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von James Hilton. Übersetzt und bearbeitet von Monika J. Walter. Regie Klaus Wirbitzki. Erster Teil: Die Entführung. Frühjahr 1932. Flughafenrestaurant Berlin-Tempelhof. Vergessen Sie nicht, ich war in Baskul. Im Mai 1931. Vor einem Jahr, da waren wir alle noch woanders. Es hat sich viel geändert im guten alten Europa. Danke für die Einladung zum Dinner, Wyland. Ein guter Treffpunkt. Berlin-Tempelhof. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Darf ich Sie begleiten auf dieser langen Reise? Ich bin Lu Zhen. Mein Vater war König der Mandschurei. Chopin spiele ich besonders gern. Sehen Sie da drüben am Tisch die drei Männer? Unverheiratet. Zwischen 35 und 40. Sie haben es zu etwas gebracht. Ehemalige Schulkameraden, Engländer. Sie haben gut gegessen. Die Zigarren sind heruntergebrannt. Die Herren haben gerade entdeckt, dass sie weniger Gemeinsamkeiten haben, als sie sich erhofften. Darf ich vorstellen? Sanders, der Pilot, der letztes Jahr in Baskul war. Rutherford schreibt Romane und reist durch die östliche Welt. Wyland ist Gesandtschaftssekretär, ein korrekter und höflicher Mann. Und der vierte im Bunde ist auf dem Weg zurück nach England. Er redet nicht viel. Er beobachtet seine alten Schulkameraden mit großem Interesse. Sie trinken reichlich Bier und reden über ihre alten Zeiten. Ach, übrigens, Sie haben soeben Baskul erwähnt. Ich kenne den Ort, flüchtig. Was ist denn dort in Kaschmir passiert? Die dreisteste Geschichte, von der ich je gehört habe. Ein Kerl überfiel den Piloten, schlug ihn K.O., klaute seine Ausrüstung und kletterte ins Cockpit, ohne dass ihn irgendjemand bemerkte. Er gab auch den Mechanikern die richtigen Signale und flog auf und davon. Beeindruckend. Aber er kam nicht zurück. Wann war das? Muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Im Mai 31. Wir evakuierten wegen des Aufstandes die Zivilbevölkerung aus Baskul nach Peshawar. Sie erinnern sich vielleicht an die Umstände. Es ging dort runter und drüber. Sonst wäre das Ganze wohl nicht passiert. Ich hätte erwartet, dass ihr in einer solchen Situation mehr als einen Mann für jedes Flugzeug zur Verfügung habt. Und Sie sagen, die Maschine kam nie in Peshawar an? Sie kam dort nie an und sie landete auch nirgendwo anders, soweit wir das herausfinden konnten. Das war das Sonderbare daran. Wenn der Kerl natürlich ein Einheimischer war, wollte er vielleicht in die Berge fliegen, um die Passagiere als Geiseln zu nehmen. Wahrscheinlich sind sie alle irgendwie umgekommen. Wie viele Passagiere waren es? 4, glaube ich. 3 Männer und eine Missionarin. Hieß einer der Männer zufällig Conway? Ja, wieso? Der tolle Conway. Kannten Sie ihn? Wir waren auf derselben Schule. Er war schwer in Ordnung. Toll, was er in Baskul geleistet hat. Der Absturz stand nie in den Zeitungen, sonst hätte ich es gelesen. Ich fürchte, ich habe mehr verraten, als ich sollte. Die Regierung gab lediglich bekannt, dass eine Maschine vermisst wird und nannte die Namen der Passagiere. Die Wahrheit wurde von niemandem verheimlicht. Kanntest du Conway gut? In Oxford, flüchtig. Und seitdem gab es nur ein paar zufällige Begegnungen. Mochtest du ihn, unseren tollen Conway? Ich fand ihn klug, aber ziemlich schlapp. Klug war er zweifellos. Er hatte eine sehr eindrucksvolle Universitätskarriere, bis der Krieg ausbrach. Er war in der Rudermannschaft Roaring Blue, ein großes Licht in der Studentenverbindung. Preisträger für alles Mögliche. Und ich halte ihn für den besten Amateurpianisten, den ich je gehört habe. Erstaunlich vielseitiger Mensch. Der Typ, von dem man das Gefühl hat, er hätte auch Premierminister werden können. Dennoch, nach dieser Oxforder Zeit hörte man nicht mehr viel von ihm. Er hat sich gar nicht schlecht gehalten. Bekam einen Orden in Frankreich. Ich weiß, dass er 21 in den Osten ging. Er beherrschte orientalische Sprachen, das öffnete ihm manche Tür ohne die übliche Ochsentour. Er hatte verschiedene konsularische Posten. Meine Herren, es ist spät geworden. Ich verabschiede mich. Ich muss mitten in der Nacht einen Zug nach Ostende erreichen. Möchtest du bei mir im Hotel bleiben, bis dein Zug fährt? Ja, sehr gern. Schön, dann können wir noch über Conway reden, wenn du magst. Oder langweilt dich die ganze Sache inzwischen? Nein, keineswegs. Also dann. Also. Prost. Ich wünsche den Herren noch einen schönen Abend. Wir werden uns wiedersehen. Conway war wie einer aus dem 16. Jahrhundert. Er hatte etwas Elisabethanisches an sich. Seine bescheidene Vielseitigkeit, sein gutes Aussehen, diese übersprudelnde Kombination geistiger und körperlicher Aktivitäten. Solche Menschen sind selbst in unseren Kreisen selten. Ja. Ja, das ist wahr. Und wir haben ein besonders abfälliges Wort für Sie. Wir nennen Sie Dilettanten. Es war eigenartig für mich, Sanders von diesen Ereignissen in Baskul erzählen zu hören. Weißt du, sie war mir schon immer zu Ohren gekommen und ich habe sie nicht wirklich geglaubt. Diese Ereignisse sind Teil einer viel fantastischeren Geschichte. Und es gab für mich keinen Grund, sie für wahr zu halten. Oder besser gesagt, nur einen ganz schwachen Grund gab es. Wie dem auch sei, jetzt gibt es zwei sehr schwache Gründe. Tatsache ist, dass Conway nicht tot ist. Bist du dessen sicher? Zumindest war er es nicht vor ein paar Monaten. Woher weißt du das? Weil ich im vergangenen November mit ihm auf einem japanischen Dampfer von Shanghai nach Honolulu fuhr. Weißt du, ich war im Herbst in China. Ferien. Conway hatte ich seit Jahren nicht gesehen. Ich hatte einen Freund in Hankau besucht und fuhr mit dem Peking Express zurück. Im Zug kam ich zufällig ins Gespräch mit einer sehr reizenden Mutter Oberin, irgendwelcher französischer Schwestern eines Ordens der Barmherzigkeit. Sie reiste nach Chungjiang, wo ihr Kloster war. Und weil ich ein bisschen Französisch spreche, redete sie mit mir gern über ihre Arbeit. Prost. Prost. Zum Schluss lud sie mich ein, die Mission zu besuchen, falls ich je in die Gegend käme. Das schien mir natürlich damals genauso unwahrscheinlich wie den Mount Everest zu besteigen. Aber wenige Stunden später... Chungjiang. Wir sind in Westchina. Rutherford hat gerade erfahren, dass die Ersatzlokomotive frühestens in 12 Stunden eintrifft. Ich kenne das Kloster. Ich kenne die Mutter Oberin. Ein französischer Orden, dem sie dient. Die barmherzigen Schwestern haben, wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich lässt, ein Harmonium. Ich spiele doch so gerne. Chopin auf einem Harmonium. Was wird Rutherford tun? Bis die Ersatzlokomotive kommt, besuche ich das Kloster. Im Zug berichtete die Mutter Oberin, dass vor einigen Wochen ein Mann ins Hospital gebracht wurde. Die Schwestern hielten ihn für einen Europäer, obwohl er keinerlei Papiere besaß und keinerlei Angaben über sich machen konnte. Ein schwerkranker Mann, gekleidet wie die Allerärmsten der Einheimischen. Die Nonnen sind wunderbare Gastgeberinnen. Sie haben Rutherford eine Mahlzeit zubereitet und zeigen ihm nun das Hospital. Auch dass sie sehr stolz sind. Als ich ihnen erzählte, ich sei Schriftsteller, waren sie ganz aufgeregt bei dem Gedanken, ich würde sie in einem Buch vorkommen lassen. Schauen Sie, der Kranke dort mit dem Bart. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Good afternoon. War Conway. Ich war sicher, dass er es war. Und doch, hätte ich nachgedacht, wäre ich zu dem Schluss gekommen, dass er es unmöglich sein kann. Glücklicherweise handelte ich aus einem Impuls. Ich rief seinen und meinen Namen. Und Obwohl er mich ohne ein eindeutiges Zeichen des Erkennens ansah, war ich sicher, dass ich mich nicht geirrt hatte. Da war das sonderbare kleine Zucken der Gesichtsmuskeln, das ich an ihm schon früher beobachtet hatte. Und er hatte dieselben Augen, von denen wir im Balliol College immer sagten, sie seien eher Cambridge als Oxford Blau. Natürlich waren der Arzt und die Mutter Oberin sehr aufgeregt. Ich sagte ihnen, dass ich den Mann kenne, dass er Engländer sei und ein Freund von mir. Er müsse sein Gedächtnis verloren haben. Conway. Ja, sobald ich konnte, regelte ich unsere Abreise. Ich zog einen Bekannten in Hankau im Konsulat ins Vertrauen. Ja, und so wurden der erforderliche Pass und alle Papiere ausgestellt, ohne das sonst übliche Theater. Die Sache wäre natürlich ein gefundenes Fressen für die Presse gewesen. Also, wir verließen China auf dem üblichen Weg, fuhren den Yangtze hinunter nach Nanking und nahmen dann die Bahn nach Shanghai. Ein japanischer Dampfer legte noch in derselben Nacht ab. Nach San Francisco. Du hast ungeheuer viel für ihn getan. Es gibt etwas an diesem Menschen. Es ist schwer zu erklären. Ja, Conway war groß. Großartig. Zumindest wirkte er auf mich so. Sogar als er und ich mitten in China aufeinander trafen, er mit seinem Gedächtnisschwund und seiner Vergangenheit voller Geheimnisse, ging immer noch diese seltsame Anziehungskraft von ihm aus. In Yokohama füllt sich das Schiff. Unter den neuen Passagieren ist der Pianist Sive King. Er ist unterwegs zu einer Konzertreise durch die Vereinigten Staaten. Im Speisesaal sitzt er mit uns an einem Tisch und spricht manchmal mit Conway Deutsch. Nach außen erscheint Conway normal. Japan haben wir vor ein paar Nächten verlassen. Maestro, können wir Sie zu einem Klavierabend an Bord überreden? Ich könnte ein kleines Programm zusammenstellen. Brahms, Galati und Chopin. Chopin ist ein bisschen meine Spezialität. Conway und ich liebe Chopin. Werden in der ersten Reihe sitzen. Danke. Bravo. Thank you very much. Conway hat sich nach Sive Kings vielen Zugaben ans Klavier gesetzt und spielt ein schnelles, lebendiges Stück. Ich weiß nicht, ob ich es kenne. Conway, was spielen Sie da? Ich weiß es nicht. Das ist unglaublich. Das Stück ist eine Chopin-Etüde. Das kann nicht sein. Ernst ist tiefer als Lust. Ruhe ist höher als Regung. Es ist ein schönes Stück. Was meinen Sie dazu, Rutherford? Ich glaube es auch nicht. Und es überrascht mich nicht, dass Sie es energisch bestreiten. Mein lieber Freund, ich kenne alles von Chopin, was existiert. Und ich kann Ihnen versichern, dass er das, was Sie gerade spielten, nie geschrieben hat. Er hätte es tun können, weil es ganz in seinem Stil ist. Aber er tat es eben nicht. Zeigen Sie mir die Noten. Das Stück erschien nie im Druck. Ich selbst kenne es nur durch die Begegnung mit einem Mann, der ein Schüler Chopins war. Hören Sie. Hören Sie. Das ist ein anderes unveröffentlichtes Stück, das ich von ihm lernte. Chopin starb 1849. Conways Erklärung ist chronologisch gesehen völlig unmöglich. Aber dennoch gibt es diese Musikstücke. Chopin. Die Etüden sind von Chopin. Du bleibst bei deiner Geschichte? Wären Sie bereit, die Stücke in einem Studio zu spielen? Für eine Grammophonaufnahme? Ja. Sobald wir nach Amerika kommen, werde ich alle Vorbereitungen treffen. Ja, bitte? Rutherford, hör mir bitte zu. Sieveking spielte. Und auf einmal kam die Erinnerung zurück. Schön. Aber ich würde bedauern, wenn du dir jetzt schon wünschst, es wäre nicht passiert. Gott sei Dank, Rutherford. Du hast Fantasie. Ich ließ Conway reden, ohne Fragen zu stellen. Irgendwann, gegen Morgen, begann er zusammenhängend zu erzählen. Und es war Frühstückszeit. Und die Sonne brannte, als er aufhörte. Ungefähr in der Mitte der nächsten Nacht sollte das Schiff Honolulu erreichen. Wir hatten einige Drinks am Abend davor in meiner Kabine genommen. Er verließ mich ungefähr um 10 Uhr. Und ich sah ihn nie wieder. Du willst doch nicht sagen, dass... Oh Gott, nein. So war er nicht. Er entwischte mir einfach. Es war wirklich kein Kunststück, an Land zu gelangen. Trotzdem kann es nicht leicht für ihn gewesen sein, nicht gefunden zu werden. Natürlich hatte ich Leute losgeschickt, um ihn zu suchen. Später erfuhr ich, dass es ihm gelungen war, sich unter die Crew eines Bananenfrachters zu mischen, der südwärts zu den Fidschis fuhr. Wie hast du das erfahren? Er schrieb mir. 3 Monate später aus Bangkok. Legte einen Wechsel bei, um die Auslagen zu bezahlen, die ich seinetwegen gehabt hatte. Er dankte mir und sagte, er sei bei guter Gesundheit. Er schrieb auch, dass er vorhabe, auf eine lange Reise zu gehen. In den Nordwesten. Das war alles. Wohin in den Nordwesten? Was meinte er? Ach, das ist ausgesprochen vage, oder? Ziemlich viele Orte liegen nordwestlich von Bangkok. Sogar Berlin, wenn man es genau nimmt. Tatsache ist, dass Conways Geschichte, je länger ich darüber nachdachte, mich sehr faszinierte. Ich hatte nach unseren vielen Gesprächen auf dem Schiff angefangen, einfache Notizen zu machen, damit ich die Einzelheiten nicht vergessen würde. Conway war ein redegewandter Erzähler und besaß eine natürliche Gabe, eine Stimmung zu vermitteln. Und so hatte ich jede Menge Material. Tja, hier hast du das Manuskript. Du kannst von all dem halten, was du willst. Aber ich muss die Geschichte nicht glauben. Ich werde sie begleiten auf dieser langen Reise. Ich werde sie begleiten. Heute ist der 20. Mai 1931 und die Situation hier in Baskul ist während des Aufstandes bedrohlicher geworden. Die weißen Einwohner, etwa 80 Europäer, sind in Truppentransportern sicher aus Kaschmir ausgeflogen worden, nach Peshawar. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr morgens. 4 Passagiere besteigen das Privatflugzeug des Maharaja von Chandapur. Wer sind Sie? Ich heiße Roberta Brinklow, von der östlichen Mission. Roberta Brinklow. Sie ist freundlich, aber ein klein wenig steif. Sie redet nicht so viel und sie beklagt sich nicht. Und sie hat die außerordentliche Gabe, nie sehr überrascht von Außergewöhnlichem zu sein, aber immer ein klein wenig empört. Eine kleine Frau mit dem gewissen Ausdruck von Damen, die an einer Geselligkeit teilnehmen, in der ein paar Dinge geschehen, die sie nicht ganz billigen können. Und doch findet sie immer die richtigen Worte für alle. Sie ist nicht jung und auch nicht schön. Darf ich wissen, wer Sie sind? Mein Name ist Henry D. Bernard. I'm American. Ein breitschultriger Mann mit Muskeln und einem Gesicht, in dem die gutmütigen Falten nicht von den pessimistischen Tränensäcken verdrängt werden. Außer, dass er aus Persien kommt und irgendetwas mit Erdöl zu tun hat, weiß niemand in Baskul Näheres über ihn. Und Captain Conway. Hugh Conway. Königlich-britischer Konsul von Baskul. Er ist 37 Jahre alt, groß, tief gebräunt, mit kurzgeschorenem Haar und schieferblauen Augen. Unverheiratet. Er ist einer, der allein sein kann. Er hat 10 Jahre Konsulardienst hinter sich. Zeit genug, um eigene Chancen genauso klar einschätzen zu können wie die anderen. Er weiß, dass die süßen Trauben ihm zu hoch hängen. Aber es ist ihm ein Trost, dass er süße Trauben gar nicht mag. Darf ich vorstellen? Charles Mallison, königlich-britischer Vizekonsul. His Majesty's Vice-Consul. Conway mag diesen jungen Mann. Er ist intelligent und versehen mit allen Beschränktheiten. Aber auch allen Vorzügen, die englische Internatserziehung hervorbringen. Keine Prüfung hat er bestanden. Und deshalb wurde er ins ferne Baskul geschickt. Was für ein Glück, dass ich es geschafft habe, einen Platz in diesem Luxusflugzeug des Maharajas zu ergattern, statt in einem überfüllten Truppentransporter fliegen zu müssen. Einen guten Flug. Wir werden uns wiedersehen. Seinen Kurs nicht. Der Pilot wird wohl am besten wissen, welchen Kurs er nehmen muss. Hören Sie, Conway, ich dachte, Fenner fliegt uns. Tut er das etwa nicht? Der Kerl hat gerade seinen Kopf gedreht und ich würde schwören, Fenner ist das nicht. Schwer zu sagen durch die Glasscheibe. Ich würde Fenners Gesicht überall erkennen. Also gut, dann muss es jemand anders sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas ausmacht. Aber Fenner versicherte mir, dass er diese Maschine übernehmen würde. Sie müssen es sich anders überlegt und ihm ein anderes Flugzeug gegeben haben. Gut. Und wer ist dann dieser Mann? Mein lieber Mallison, woher soll ich das wissen? Sie können doch nicht glauben, dass ich mir das Gesicht von jedem Fliegerleutnant der Luftwaffe einpräge, oder? Also ich jedenfalls kenne eine ganze Reihe von Ihnen. Aber diesen Mann kenne ich nicht. Wenn wir in Kürze in Peshawar ankommen, können Sie ja seine Bekanntschaft machen. Also wenn das so weitergeht, werden wir überhaupt nie in Peshawar ankommen. Der Mann ist komplett vom Kurs abgewichen. Und es überrascht mich auch nicht. Er fliegt so verdammt hoch, dass er nicht sehen kann, wo er ist. Ein bekannter Druck in der Magengegend sagt mir, dass das Flugzeug an Höhe verliert. Au! Banner! Warum wecken Sie mich? Um Himmels Willen, schauen Sie! Dort unten! Diesen Teil der Welt kenne ich nicht. Sieht aus, als ob Sie recht haben. Der Mann hat die Orientierung verloren. Anscheinend will er landen. Das kann er nicht. Er wird total verrückt, wenn er es versucht. Er wird abstürzen und dann... Gott, steh uns bei. Gelandet. Gelandet. Der heilige Christophorus hat uns gerettet. Aufdanke, schnell, los. Was geht hier vor sich? Wo sind wir? Rechts erfahren, wo wir sind. So antworten Sie doch endlich. Hey, Sportsfreund, wir reden mit dir. Nur verdammt nochmal, Maul halten. Weiter, schneller! Verdammt, hätte ich nur meine Pistole bei mir. Wir bekommen Benzin und Wasser. Gott, ist das eine Hitze. Lauwarmes Wasser? Werden Sie nicht ohnmächtig, Miss Brinklow. Wir sind machtlos, aber deshalb müssen wir nicht gleich alle ohnmächtig werden, oder? Wir nehmen Kurs nach Osten. Meine Theorie ist, dass wir entführt und sie Lösegeld verlangen werden. Die Eingeborenen halten uns in irgendeinem Versteck in den Bergen gefangen, bis die englische Regierung bezahlt und wir freigelassen werden. Viel später schicken die Luftwaffen-Heinis ein Bombengeschwader. Und was einem bleibt, ist eine gute Geschichte, die man für den Rest seines Lebens erzählen kann. Nun, meine Herren, da hat jemand eine hübsche Idee gehabt. Ihr Briten macht Witze über die Überfälle in Chicago und so weiter. Aber ich erinnere mich an keinen Fall, dass ein Gangster mit einem von Uncle Sams Flugzeugen durchgebrannt wäre. Und ich würde übrigens gerne wissen, was dieser Kerl mit dem richtigen Piloten getan hat. Eins über den Kopf, schätze ich. Ihr Amerikaner habt die Gabe, herablassend, ohne beleidigend zu sein. Schauen Sie, Banan. Conway, todmüde. Und es wundert mich nicht nach den letzten Wochen. Sind Sie sein Freund? Ich habe mit ihm im Konsulat gearbeitet. Ich weiß zufällig, dass er die letzten 4 Nächte nicht im Bett war. Eigentlich haben wir verdammtes Glück, ihn in einer solch schwierigen Situation bei uns zu haben. Abgesehen davon, dass er viele Sprachen spricht, hat er eine bestimmte Art, mit Menschen umzugehen. Also wenn uns jemand aus der Patsche helfen kann, ist er es. Na, dann lassen Sie ihm seinen Schlaf. Ja, wir brauchen ihn noch. Ich schlafe nicht, Miss Brinklow. Sie haben aber geschnarcht. Verzeihung. Ich bin froh, dass Sie es so gelassen nehmen. Ich glaube wirklich nicht, dass uns etwas Furchtbares geschehen wird. Wenn Sie es verhindern können, sicherlich nicht. Sie müssen es mich wissen lassen, wenn wir etwas für Ihr Wohlbefinden tun können. Wohlbefinden? Natürlich fühlen wir uns wohl. Wir genießen unseren Ausflug ungemein. Schade, wir haben kein Kartenspiel. Wir waren genau 4 Mann zum Bridge. Ich denke nicht, dass Miss Brinklow mitspielt. Natürlich spiele ich mit. Ich konnte noch nie die Schädlichkeit von Karten einsehen. Die Bibel hat das Kartenspielen nicht verboten. Wir fliegen immer noch nach Osten. Den ganzen Nachmittag schon. Über die Fluggeschwindigkeit wage ich keine genauen Angaben zu machen. Es scheint mir aber, dass ein beträchtlicher Teil des Benzins verbraucht ist. Ich besitze zwar kein flugtechnisches Wissen, aber ich bin sicher, dass der Pilot, wer immer er auch sei, im Großen und Ganzen ein Experte ist. Ein Experte? Lösegeld für dieser Lump. Was hält uns davon ab, die Scheibe einzuschlagen, mit ihm Schluss zu machen? Überhaupt nicht. Außer, dass er bewaffnet ist und wir nicht. Und dass keiner von uns weiß, wie er das Flugzeug landen soll. Also, ich finde, wir sollten uns irgendwie wehren, bevor wir klein bleiben. Conway, wissen Sie denn, wo wir überhaupt sind? Es passt alles ganz gut auf das Tal des oberen Indus. Sie erkennen also, wo wir sind? Das gerade nicht. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Berg der Nanga Parbat ist, auf dem Mummery 1895 ums Leben kam. Für mich sieht es danach aus, als steuerten wir auf die Bergkette dort drüben zu. Meinen Sie nicht auch, Conway? Ich glaube, das ist das Karakorum-Gebirge. Ob unser Pilot es überfliegen will? Unser Pilot? Sie meinen unseren Verrückten? Ich schätze, es ist an der Zeit, dass wir die Entführungstheorie fallen lassen. Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass der Kerl ein kompletter Idiot ist. Würde irgendjemand außer einem Wahnsinnigen in so eine Gegend fliegen? Ich weiß, dass niemand außer einem verdammt guten Flieger das könnte. Und ich weiß, dass diese Berge als die höchsten der Welt gelten. Und wenn das so ist, das ist eine ziemlich erstklassige Leistung, sie zu überfliegen. Und der Wille Gottes. Dass er nach Einbruch der Dämmerung weiterfliegen würde. Die letzte Hoffnung ist, dass das Benzin ausgeht, was eigentlich bald der Fall sein muss. Das weiß ich nicht. Ich schätze die Reichweite des Flugzeuges auf nicht mehr als ungefähr 1000 Meilen, von denen wir den größten Anteil schon zurückgelegt haben. Und wo sind wir dann? Das ist nicht einfach zu beurteilen, aber wahrscheinlich in irgendeinem Teil von Tibet. Wenn diese Berge das Karakorum sind, liegt Tibet dahinter. Einer der Gipfel übrigens muss der K2 sein, der ja als der zweithöchste Berg der Welt gilt. Er kommt gleich hinter dem Mount Everest. Mensch, ist das eine Landschaft. Oh Gott. Sie werden wohl den offiziellen Führer auf dieser Reise abgeben müssen, Conway. Und ich akzeptiere das. Wenn ich nur einen Kaffee mit Cognac hätte, wäre es mir egal, ob wir in Tibet oder Tennessee landen. Ja, was sollen wir tun? Was ist unser Plan? Warum sind wir hier und was kann der Sinn des Ganzen sein? Ich verstehe nicht, wie Sie Witze darüber machen können. Naja, das ist genauso gut, wie eine Szene deswegen zu machen, junger Mann. Übrigens, wenn der Mann ein Irrer ist, wie Sie behaupten, ergibt das Ganze sowieso keinen Sinn. Wahrscheinlich keinen Sinn. Er muss verrückt sein. Mir fällt keine andere Erklärung ein. Und Ihnen, Conway? Nein, ich weiß keine. Da Sie mich um meine Meinung nicht gefragt haben, sollte ich sie wahrscheinlich nicht äußern. Aber ich möchte sagen, dass ich Mallison zustimme. Ich bin sicher, der arme Mann kann nicht ganz richtig in seinem Kopf sein. Den Piloten meine ich natürlich. Es gäbe jedenfalls keine Entschuldigung für ihn, wenn er nicht verrückt wäre. Und wissen Sie was? Das ist meine erste Flugreise. Meine allererste. Nichts konnte mich früher dazu bewegen, obwohl eine Freundin alles versuchte, mich zu überreden. Er landet! Wenn er Glück hat! Oh, wenn wir Glück haben! Oh Gott, schlecht, verdammt schlecht. Oh, das hat noch gefehlt. Eine gebrochene Fahrwerkschläge. Los, raus hier! Vorsicht! Wozu Vorsicht? Hier ist das Ende der Welt. Keine Menschenseele weit und breit. Ah, verflucht tief der Schnee. Vorsicht, Miss Brinklow! Oh, wir haben wohl alle kein passendes Schuhwerk. Ich fürchte mich nicht vor diesem Kerl. Den Kerl werde ich mir vorknöpfen. Hey! Hören Sie, Conway, das ist eigenartig. Mach deinen Mund auf! Ich glaube, der Kerl ist krank. Oder tot, oder sonst was. Ich kann kein Wort aus ihm herauskriegen. Ich habe ihm auf jeden Fall seinen Revolver weggenommen. Geben Sie ihn lieber mir. Ja, dem Piloten ist etwas zugestoßen. Wahrscheinlich ein Herzanfall. Durch die große Höhe ausgelöst. Die dünne Luft. Er ist bewusstlos. Wir können sehr wenig für ihn tun. Es gibt keinen Schutz vor diesem höllischen Wind. Besser, wir lassen ihn im Flugzeug und wir sind dort auch am besten aufgehoben. Miss Brinklow! Barnard! Was gibt's? Ja! Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Und es ist sinnlos, vor Tagesbeginn etwas zu unternehmen. Sein Herz ist schwach. Ich frage mich, ob dies hier dem armen Mann helfen könnte. Ich selbst rühre nie einen Tropfen an, aber ich habe es immer dabei für Unglücksfälle. Und dies ist eine Art Unglücksfall, nicht wahr? Das will ich meinen. Cognac, gerade das Richtige für ihn. Danke. Ich kann mir nicht helfen. Wir sehen alle so aus wie ein Haufen verdammter Trottel, die Streichhölzer über einer Leiche anzünden. Er ist keine Schönheit, oder? Ein Schlitzauge, würde ich sagen, wenn er überhaupt ein Mensch ist. Aber noch ist er keine Leiche. Mit ein bisschen Glück könnten wir ihn durchbringen. Glück? Es wird sein Glück sein, nicht unseres. Halten Sie einfach mal den Mund. Ich werde diese Nacht bei den Piloten bleiben. Sind wir? Vielleicht auf dem höchsten Plateau der Welt? Diese verdammte Höhe, diese Kälte, dieser Wind. Ich habe einen Höhenkoller. Miss Brinklow, ich hoffe, Sie fühlen sich nicht gar zu schlecht. Die Soldaten während des Krieges mussten schlimmere Dinge ertragen. Die Berge um uns, im Mondlicht, der Schneekegel. Sie sind vollkommen. Ja. Ob die Afghanen unsere Kirchen wieder mögen? Osana. Wer sind Sie? Osana. Wo sind wir? David. Shangri-La. Lama. Tod, Shangri-La. Er ist tot. Was hat er gesagt? Nur, dass wir in Tibet sind, was ja offensichtlich ist. Er schien den Ort hier zu kennen. Er sprach eine Art Chinesisch, das ich nicht gut verstehe, aber ich glaube, er sagte etwas über eine Lamaserei in der Nähe, entlang des Tales. Shangri-La nannte er sie. La ist das tibetische Wort für Gebirgspass. Wir sollten uns dorthin aufmachen. Warum? Schließlich war er wahrscheinlich nicht ganz bei Troos. Wohin sollten wir sonst gehen? Sie wollen? Mir ist es egal. Das Einzige, wovon ich überzeugt bin, ist, dass dieses Shangri-La, wenn es überhaupt in dieser Richtung liegt, noch viel weiter entfernt ist von jeglicher Zivilisation. Mir wäre wohler, wenn wir die Entfernung verringern, statt sie weiter zu vergrößern. Verdammt! Mensch, wollen Sie uns nicht zurückbringen? Ich glaube nicht, dass Sie die Lage richtig einschätzen, Melissa. Wir sind in einem Teil der Welt, über den keiner viel weiß, außer dass er schwierig und gefährlich ist, sogar für eine gut ausgerüstete Expedition. Wenn man bedenkt, dass riesige Berge und Hochebenen uns umgeben, erscheint mir der Gedanke, nach Peshawar zu gelangen, nicht sehr aussichtsreich. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen könnte. In ein paar Stunden werden wir alle Hunger leiden. Und heute Nacht dann, wenn wir hier bleiben, müssen wir wieder dem Wind und der Kälte trotzen. Unsere einzige Chance ist, andere Menschen zu finden. Dort, wo der Pilot uns sagte, in Shangri-La. Und wenn das eine Falle ist? Eine nette, warme Falle mit einem Stück Käse darin. Das wäre genau das Richtige für mich. Entlang des Tales ist ein Weg zu erkennen. Er sieht nicht zu steil aus. Doch wir müssen es in dieser Höhe langsam angehen. Auf jeden Fall können wir hier nichts ausrichten. Wir können nicht einmal diesen Mann beerdigen ohne Dynamit. Außerdem sind die Menschen von der Lamaserei vielleicht in der Lage, uns mit Trägern für die Rückreise zu versorgen. Ich schlage vor, wir brechen sofort auf. Denn falls wir den Ort bis zum späten Nachmittag nicht gefunden haben, ist noch Zeit, um für eine weitere Nacht in den Schutz des Flugzeuges zurückzukehren. Und angenommen, wir finden, haben wir irgendeine Garantie, dass wir nicht ermordet werden? Gar keine. Aber ich denke, das ist das kleinere und vielleicht auch vorzuziehende Risiko, als zu verhungern oder zu erfrieren. Eigentlich ist Mord das allerletzte, was man in einem Buddhistenkloster erwarten würde. Es wäre viel weniger wahrscheinlich, als in einer englischen Kathedrale umgebracht zu werden. Genau. Wie der heilige Thomas von Canterbury. Na schön. Dann brechen wir auf nach Shangri-La. Wo immer es auch ist und was immer es auch ist. Wir werden es probieren. Aber lass uns hoffen, dass es nicht auf halbem Weg zu diesen Gebirgsspitzen reingeht. Die reinste Pracht, dieser Berg. Im Glanz des Tageslichtes. Hey. Ich sehe Menschen. Vorsehung. Hallo. Gottes Vorsehung. Ich gehe Ihnen entgegen. Eine ganze Truppe empfängt uns da. Eine Sänfte mit einer blau gekleideten Gestalt. Jetzt steigt er aus und begrüßt Conway. Da kommen Sie. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Das zerstörte Flugzeug. Unser Plan. Wirklich außergewöhnlich. Ich bin von der Lamaserei Shangri-La. Mein Name ist Chang. Wenn Sie so gütig wären, mir Ihre Freunde vorzustellen. Miss Brinklow, eine Missionarin. Mr. Barnard, der Amerikaner ist. Mr. Mallison. Und ich selbst heiße Conway. Captain Conway. Wir alle freuen uns, Ihnen begegnet zu sein. Obwohl dieses Zusammentreffen beinahe so rätselhaft ist wie die Tatsache, dass wir überhaupt hier sind. In der Tat. Wir waren gerade dabei, zu Ihrer Lamaserei aufzubrechen. Deshalb ist diese Begegnung ein doppeltes Glück. Wenn Sie uns Hinweise für den Weg geben könnten... Es wird mir eine Freude sein, Sie zu führen. Aber ich möchte Ihnen unter keinen Umständen Unannehmlichkeiten bereiten. Ich muss darauf bestehen. Also bitte. Wir alle sind Ihnen sehr verpflichtet. Wir werden nicht bleiben. Was wir verbrauchen, bezahlen wir. Um unsere Rückkehr zu ermöglichen, würden wir gerne ein paar Ihrer Männer mieten. Wir wollen so bald wie möglich in die Zivilisation zurückkehren. Sind Sie so überzeugt, dass Sie fern von ihr sind? Ich bin ziemlich sicher, dass ich weit entfernt bin von dem Ort, wo ich sein möchte. Und das gilt wohl für uns alle. Für eine zeitweilige Unterkunft wären wir dankbar, aber wir wären noch dankbarer, wenn Sie uns die Rückkehr ermöglichten. Wie lange schätzen Sie, wird die Reise nach Indien dauern? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich habe einige Erfahrungen mit dem Anheuern von eingeborenen Trägern und wir erwarten von Ihnen, Ihren Einfluss geltend zu machen, damit wir ein faires Angebot bekommen. Man wird leicht übervorteilt. Ich kann Ihnen versichern, Mr. Mellison, dass Sie ehrenvoll behandelt und dass Sie letztlich nicht zu bedauern haben werden. Letztlich. Beruhigen Sie sich doch, Mr. Mellison. Der Herr ist mit uns, auch in diesem Augenblick. Ja, und der Herr hat ein Picknick aus Mango und Wein für uns vorgesehen. Schmeckt wie guter Rheinwein. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Wo könnten auf dieser Höhe Mangonen wachsen? Dieser Gipfel. Eine Sensation. Warum hat ihn noch niemand beschrieben? Sie betrachten den Berg, Mr. Conway? Ein schöner Anblick. Er wird Caracal genannt. Ich glaube nicht, dass ich je von ihm gehört habe. Ist er sehr hoch? Über 8000 Meter. Wirklich? Es war mir nicht klar, dass es einen Berg von dieser Höhe außerhalb des Himalaya geben könnte. Ist er korrekt vermessen worden? Von wem stammen die Messungen? Wessen Höhenangaben könnten es sein? Was denken Sie, mein Herr? Sind Klosterleben und Trigonometrie etwa nicht zu vereinbaren? Oh, doch, natürlich. Was reden diese Schlitzaugen? Sie sind froh, wieder in die Lamasarei zurückzukehren, soweit ich verstanden habe. Ich bin völlig außer Atem. Ohne zu viel Cognac. Miss Brinklow, was ist mit Ihnen? Wir sind schon fast auf der Spitze. Ich rannte einmal, um einen Zug zu bekommen und fühlte mich genauso wie jetzt. Kleinen Schneewalzer, Miss Brinklow, reichen Sie mir einen Arm. Ich bin ganz durchnässt. Viel weiter werden wir nicht kommen. Die Träger der Sänfte halten. Was tun sie? Die Tibeter sagen, dass der Rest des Weges weniger anstrengend ist. Sie entrollen Seile. Wollen Sie uns jetzt schon aufhängen? Mellison, Sie gehen vor mir. Nach den Tibetern kommen Sie, Barnard, und Sie, Miss Brinklow. Sie müssen sich um Barnard kümmern. Ich werde mein Bestes tun, aber wissen Sie, ich bin noch nie angeseilt gewesen. Eins ist jedenfalls sicher. Wir hätten den Weg niemals alleine finden können. Hätten wir viel verpasst? Edelweiß. Das erste Willkommenszeichen gastlicherer Gefilde, Mellison. Du lieber Gott. Conway, bilden Sie sich ein, dass Sie in den Alpen herumsteigen? Diese Teufelsküche. Falls wir je ankommen, was werden wir tun? Der verlorene Horizont. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von James Hilton. Übersetzt und bearbeitet von Monika J. Walter. Sie hörten den ersten Teil, Die Entführung. Die Rollen und ihre Darsteller. Sanders, Sebastian Walch. Wyland, Andreas Mannkopf. Rutherford, Michael Evers. Der Engländer, Viktor Neumann. Lo Zen, Effi Rabsilber. Captain Hugh Conway, Friedhelm Tock. Chang, Baldwin Baas. Sieviking, Wolfgang Kondrus. Miss Roberta Brinklow, Sabine Vitua. Henry D. Bernard, Dietmar Bär. Charles Mellison, Matthias Köberlin. Pilot, Benito Sambo. Technische Realisation, Jonas Bergler. Musik, Mario Schneider. Regieassistenz, Sebastian Koh. Regie, Klaus Wirbitzki. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Redaktion und Dramaturgie Angela de Ciriaco Susdorf. Der verlorene Horizont. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von James Hilton. Übersetzt und bearbeitet von Monika J. Walter. Zweiter Teil: Das Geheimnis von Shangri-La. Regie: Klaus Wirbitzki. Was reden diese Schlitzaugen? Sie sind froh, wieder in die Lamasserei zurückzukehren, soweit ich verstanden habe. Ich bin völlig außer Atem. Ohne zu viel Cognac. Miss Brinklow, was ist mit Ihnen? Wir sind schon fast auf der Spitze. Ich rannte einmal, um einen Zug zu bekommen und fühlte mich genauso wie jetzt. Kleinen Schneewalzer, Herr Miss Brinklow. Reichen Sie mir Ihren Arm. Ich bin ganz durchnässt. Viel weiter werden wir nicht kommen. Die Träger der Sänfte halten. Was tun sie? Die Tibeter sagen, dass der Rest des Weges weniger anstrengend ist. Sie entrollen Seile. Wollen Sie uns jetzt schon aufhängen? Millicent, Sie gehen vor mir. Nach den Tibetern kommen Sie, Barnard, und Sie, Miss Brinklow. Sie müssen sich um Barnard kümmern. Ich werde mein Bestes tun, aber wissen Sie, ich bin noch nie angeseilt gewesen. Eins ist jedenfalls sicher. Wir hätten den Weg niemals alleine finden können. Hätten wir viel verpasst? Hilweis. Das erste Willkommenszeichen gastlicherer Gefilde, Madison. Du lieber Gott. Conway, bilden Sie sich ein, dass Sie in den Alpen herumsteigen? Diese Teufelsküche. Falls wir je ankommen, was werden wir tun? Es gibt Zeiten im Leben, in denen es das Einfachste ist, gar nichts zu tun. Dinge widerfahren einem. Und man lässt sie geschehen. Mit dem Krieg war es so ähnlich. Man hat Glück, wie in diesem Fall, wenn eine Prise Neues die Unannehmlichkeit würzt. Sie sind mir zu verflucht. Philosophisch. Während der Unruhen in Baskul haben Sie so nicht geredet. Natürlich nicht. Weil es damals die Möglichkeit gab, dass ich Ereignisse durch mein eigenes Handeln ändern konnte. Aber jetzt, zumindest im Augenblick, gibt es keine Möglichkeit dazu. Wir sind hier, weil wir hier sind, falls Sie einen Grund brauchen. Seit einer Stunde schlittern wir an einer senkrechten Felswand entlang. Ich habe gut aufgepasst. Ich auch. So? Ich weiß, dass ich Ihnen auf die Nerven gehe. Aber ich kann nichts dafür. Mir kommt das Ganze verdächtig vor. Die einzige Alternative für uns wäre, stumm und still stehen zu bleiben. Und umzukommen. Ich kann mich nicht so leicht mit der Situation abfinden wie Sie. Ich kann nicht vergessen, dass wir noch vor 2 Tagen im Konsulat in Baskul waren. Es tut mir leid. Ich bin überreizt. Es wird mir klar, was für ein Glück ich hatte, dem Krieg zu entgehen. Die ganze Welt um mich herum scheint völlig verrückt geworden zu sein. Mein lieber Junge, Sie sind 24 Jahre alt. Und Sie sind so ungefähr 2,5 Meilen hoch in der Luft. Das sind Gründe genug für alles, was Sie im Augenblick empfinden. glaube, Sie haben eine schwere Prüfung außerordentlich gut überstanden. Besser, als ich es in Ihrem Alter getan hätte. Ich würde gerne wissen, wie Sie es fertigbringen. Bei allem einen so kühlen Kopf zu bewahren. Möchten Sie das wirklich wissen? Wenn Sie schon an Bascule denken, erinnern Sie sich, wie kurz bevor wir weggehen, die Revolutionäre ihre Gefangenen folterten, um Informationen zu bekommen? Eine normale Wäschemangel, ziemlich effektiv. Und erinnern Sie sich an den letzten Bericht, der uns erreichte? Es war die Anfrage einer Manchester Textilfabrik, ob wir in Bascule einen Absatzmarkt für Korsetts zu vermitteln wüssten. Glauben Sie mir, das Schlimmste, was durch unsere Ankunft hier passieren konnte, ist, dass wir eine Form von Wahnsinn für eine andere eingetauscht haben. Und was den Krieg betrifft, wenn Sie im Krieg gewesen wären, hätten Sie dasselbe getan wie ich. Gelernt, wie man mit Haltung kneift. Ich kann es nicht glauben. Diese bunten Pavillons. Verfangen wie rankende Blumenblätter an einem rauen Felsen. Diese milchblauen Dächer. Darüber wie eine blendende Pyramide. Die Schneeflanken des Caracal. Eine eisige Pracht. Eine Vision. Und eine Drohung. Conway? Wer weiß, was uns da erwartet? Letztlich. Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich Sie unterwegs sich selbst überlassen habe, aber um ehrlich zu sein, Reisen dieser Art bekommen mir nicht. Und ich muss auf mich achten. Ich hoffe, Sie sind nicht zu erschöpft. Wir haben es geschafft. Vortrefflich. Und jetzt, wenn Sie mit mir kommen wollen, werde ich Sie zu Ihren Zimmern begleiten. Zweifellos möchten Sie ein Bad nehmen. Unsere Unterkunft ist zwar einfach, aber ich hoffe, Ihren Bedürfnissen angemessen. Müssen wir alle für das Badezimmer Schlange stehen oder ist es ein amerikanisches Hotel? Ich denke, Sie werden mit allem zufrieden sein, Mr. Barnard. Das will ich wirklich hoffen. Und nachher wäre es mir eine große Ehre, wenn Sie mir beim Abendessen Gesellschaft leisteten. Gerne. Und nachher, wenn Sie nichts dagegen haben, werden wir unsere Pläne machen, um wieder von hier wegzukommen. Je eher, desto besser, was mich betrifft. Sie sehen also, wir sind weniger barbarisch, als Sie dachten. Darf ich mich Ihnen bekannt machen? Ich bin Lu Chen. Mein Vater war König der Mandschurei. Mein Alter? Das müssen Sie erraten. Ich spiele gern Klavier. Chopin. Sie lieben doch auch das Klavier, Mr. Conway? Ja, Mozart. Wie kultiviert und geistig wach Sie hier alle sind. Ein tibetisches Kloster mit Zentralheizung, wer hätte sich das träumen lassen, Madison? Und dieser Chinese, dieser Chang, sein Alter ist nicht zu schätzen. Diese strenge Höflichkeit, er lockt einen mit ihr und bleibt doch bedeckt. In den engen Hosen und seinem Seidengewand, das in allen Farben des Himmels schillert. Nicht gerade die amerikanische Art, sich zu kleiden. Das sind hier keine Tibeter. Die sehen doch alle wie Chinesen aus. Na und, die Zimmer sind tadellos. Groß und hübsch eingerichtet. Karg. Goldene Wasserhähne lassen nicht auf Not und Sparsamkeit schließen, Madison. Und woher kommt in diesem verlassenen Tal solcher Reichtum? Durch Kidnapping? Ach, schauen Sie die Prinzessin dort, hä? Nicht von schlechten Eltern. Lange, schmale Nase, hohe Wangenknochen, tiefschwarz glänzendes Haar und der Mund. Eine Chinesin. Das sehe ich doch. Noch so ein Schlitzauge. Sie scheinen eine glückliche Gemeinschaft zu sein. Und sehr gastfreundlich zu Fremden. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass Sie oft Gäste empfangen. Selten. Dieser Teil der Welt wird kaum bereist. Milde ausgedrückt. Eine eigene Kultur könnte hier zur Blüte gelangen. Ohne die verderblichen Einflüsse der Außenwelt. Verderbliche Einflüsse nennen Sie das? Tanzorchester, Kinos, Leuchtreklamen und so weiter. Ihre sanitären Anlagen sind zu Recht die modernsten, die es gibt. Der einzige wirkliche Segen, den meiner Meinung nach der Osten vom Westen übernehmen kann. Ich denke oft, wie glücklich die Römer waren. Ihre Zivilisation reichte bis hin zu heißen Bädern, ohne das fatale Wissen um Maschinen. Bitte, Mr. Chang, wollen Sie uns nun über das Kloster unterrichten? Es wird mir das größte Vergnügen bereiten, Madam, wenn es mir gelingt. Was genau wünschen Sie zu wissen? Zunächst einmal, wie viele von Ihnen gibt es hier und welcher Nationalität gehören Sie an? Diejenigen von uns in voller Lama-Würde zählen etwa 50. Und es gibt ein paar andere, so wie mich, die letzten Weihen noch nicht erlangt haben. Wir hoffen, sie zu gegebener Zeit zu erreichen. Bis dahin sind wir Halblamas, Anwärter könnte man sagen. Was unsere Herkunft und Abstammung betrifft, sind viele Nationen vertreten. Tibeter und Chinesen machen die Mehrzahl aus. Ich verstehe, dann ist das also ein Eingeborenenkloster. Ist Ihr Oberlama ein Tibeter oder ein Chinese? Weder noch. Gibt es auch Engländer? Einige. Meine Güte, das ist außergewöhnlich. Und nun sagen Sie mir, woran Sie alle glauben. Das ist eine recht umfassende Frage. Selbstverständlich glaube ich an die einzig wahre Religion, aber ich bin großzügig genug, um zuzugeben, dass andere Menschen, Ausländer meine ich, sehr oft ehrlich in ihrer Anschauung sind. Und natürlich würde ich hier nicht erwarten, dass man mit mir übereinstimmt. Aber warum nicht, Madam? Müssen wir, weil eine Religion wahr ist, alle anderen zwangsläufig für falsch halten? Na selbstverständlich, das ist doch ziemlich einleuchtend, oder? Ich glaube wirklich, wir sollten darüber besser nicht streiten. Aber Miss Brinklow teilt meine eigene Neugier über die Motive dieser einzigartigen Einrichtung. Wenn ich es in wenige Worte fassen sollte, mein Herr, würde ich sagen, dass wir hauptsächlich an Mäßigung glauben. Wir lehren die Tugend der Vermeidung jeglichen Übermaßes, was auch das Übermaß, wenn Sie mir den Widerspruch verzeihen wollen, der Tugend selbst einschließt. In dem Tal, das Sie gesehen haben und in dem einige tausend Einwohner unter der Leitung unseres Ordens leben, haben wir festgestellt, dass dieser Grundsatz zu einem erheblichen Maß an Glück führt. Wir regieren mit mäßiger Strenge, und dafür sind wir mit mäßigem Gehorsam zufrieden. Und ich glaube, behaupten zu können, dass unser Volk in Maßen nüchtern, in Maßen keusch und in Maßen ehrlich ist. Ja, das war alles sehr interessant, aber wir wollen so schnell wie möglich nach Indien zurückkehren. Wie viele Träger können uns zur Verfügung gestellt werden? Wie viele? Leider, Mr. Mellison, bin ich nicht die richtige Person, an die Sie sich wenden müssen. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass es eine umgehende Regelung geben kann. Ja, aber irgendetwas muss geregelt werden. Wir sind Ihnen verbunden, ja, aber spätestens morgen möchten wir aufbrechen. Ich bin nicht derjenige, an den Sie sich wenden müssen. Ach nein? Wirklich nicht? Aber vielleicht können Sie doch etwas tun. Wenn Sie uns eine Karte dieser Landschaft im großen Maßstab verschaffen könnten, das wäre eine Hilfe. Und es wäre eine gute Idee, unseren Freunden jetzt zu telegrafieren, wo wir sind und dass wir zurückkehren werden, auch um sie zu beruhigen. Wie weit entfernt ist die nächste Telegrafenstation? Ich fragte, wie weit? Mein Gott, als Sie all diese modernen Badezimmer installiert bekamen, wie wurden sie hergebracht? Wen benachrichtigen Sie, wenn Sie etwas brauchen? Wie nehmen Sie Verbindung auf mit der Zivilisation? Sie wollen es mir also nicht erzählen. Es ist Teil des Geheimnisses, das Sie alles umgibt, nehme ich an, ja? Conway, ich muss sagen, ich finde Sie verdammt schlapp. Ich bin so müde. Warum gehen Sie der Wahrheit nicht auf den Grund? Sie alle brauchen viel Zeit. Und ein offenes Herz. Ich glaube, wir alle spüren es ein wenig. Ich denke, wir sollten diese Diskussion besser vertagen und zu Bett gehen. Ja, wir gehen ja schon. Hey, Mellison, kommen Sie, ich bringe Sie auf Ihr Zimmer. Ich komme gleich nach. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht und der Herr möge Sie behüten. kristallklar. Wissen Sie, was Karakal im Dialekt dieses Tales heißt? Sollte ich? Sie sind klug, aber Sie haben nicht unbedingt recht. Glauben Sie mir, weder Sie noch Ihre Freunde sind in irgendeiner Gefahr in Shangri-La. Aber es ist nicht die Gefahr, die uns Sorgen macht. Es ist die Verzögerung. Ich begreife das. Und doch wird es eine gewisse Verzögerung geben. Das ist unvermeidlich. Ich persönlich kann nicht sagen, dass es mir viel ausmachte. Auf jeden Fall brauchen wir etwas Ruhe. Morgen. Es gibt kaum einen besseren Ort in der Welt. Diese eisblaue Helligkeit. Karakal. Karakal. Ist der blaue Mond. Der Berg aller heiligen Zeiten. Morgen allerseits. Guten Morgen. Ausgezeichnet geschlafen, ne? Die Betten sind gut. Das Bad läuft schnell ein. Berghotel Shangri-La. Jetzt noch ein weiches Ei und die Tageszeitung. Wie haben Sie geschlafen, Mr. Mallison? Es geht. Ich vermute, wir werden heute doch von hier nicht wegkommen. Diese Kerle sind typische Orientalen. Man kann sie nicht dazu bringen, irgendetwas schnell und effizient zu tun. Konnten Sie eine vernünftige Auskunft aus diesem Chinesen herauskriegen, nachdem ich ins Bett gegangen war? Er ist mir verflucht verdächtig. Wir haben nicht mehr lange geredet. Er war ziemlich unverbindlich und zurückhaltend. Ja, wir werden ihn heute ganz schön auf Vordermann bringen müssen. Ohne Zweifel. Ein ausgezeichnetes Frühstück mit mehreren Gängen. Pampelmusen, Tee und Chupattis. Ein Donut wäre mir lieber als diese fettgebackenen Fladenbrote. Guten Morgen. Haben Sie wohl geruht? Ja. Ich habe gut geschlafen und fühle mich wohler. Wahrlich, wie Ihr Nationaldichter sagt, Schlaf, der des Grams zerschlissenen Ärmel flickt. Shakespeare? Dem setze ich entgegen, beim Weggehen haltet nicht auf euren Rang, doch geht sogleich. Ohne unhöflich zu sein, das ist eigentlich, was wir alle gerne tun würden. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass es wenig Zweck hätte. Ich fürchte, wir haben keine Leute zur Verfügung, die bereit wären, Sie zu begleiten. Guter Gott! Gut. Beantworten Sie uns diese eine Frage. Wann können wir mit Trägern rechnen? Ich frage nicht nach einem Datum. Ich möchte nur ungefähr wissen, ob nächste Woche oder nächstes Jahr. Es könnte von jetzt ab etwa ein Monat sein. Wahrscheinlich nicht mehr als 2 Monate. Oder 3, 4 oder 5 Monate? 2 Monate an diesem Ort? Das ist grotesk. Conway, 2 Wochen wären das Äußerste. Es tut mir leid. Ich hatte nicht den Wunsch zu kränken. Die Lamaserei bietet Ihnen allen auch weiterhin äußerste Gastfreundschaft, solange Sie das Unglück haben, bleiben zu müssen. Mehr kann ich nicht sagen. Oh, das brauchen Sie auch nicht. Und wenn Sie denken, dass Sie uns in der Hand haben, werden Sie sehr bald merken, dass Sie verdammt falsch liegen. Wir werden alle Träger bekommen, die wir wollen. Keine Sorge. Sie können sich verbeugen und Kratzfüße machen und sagen, was Sie wollen. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Unehrlich sind die Leute. Ja, unehrlich. Wo ist Mr. Chang? Mr. Chang hat sich mit bewundernswertem Takt unauffällig hinausbegeben. Na gut, also 2 Monate. Halleluja. Es ist ganz gleich, wo man ist, wenn man im Dienst des Herrn steht. Die Vorsehung hat mich hierher geschickt. Ich betrachte es als Berufung. Ja, wir werden alle eine Erfahrung gemacht haben. Die erste Regel muss sein, dass wir vermeiden, einander auf die Nerven zu gehen. Wissen Sie, Conway, dieser Laden hier wird nicht ohne einen Haufen Geld betrieben. Diese Badezimmer zum Beispiel, die kosten echt Geld. Und ich sehe nicht, dass hier irgendjemand irgendetwas verdient. Es sei denn, die Kerle im Tal haben Berufe. Ich möchte gerne wissen, ob sie Mineralien abbauen. Ach, der ganze Ort ist ein vermaledeites Geheimnis. Es könnte ja sein, dass sie irgendwo Säcke voller Geld versteckt haben. Ach, wenn ich nur meine Eltern und meine Braut benachrichtigen könnte. Ich muss allerdings sagen, dass die Aussicht ziemlich gut ist, auf ihre Art. Ein schönes Wintersportzentrum, wenn es in der richtigen Gegend wäre. Vielleicht können wir auf diesen Abhängen dort drüben Skifahren. Oder Eishockey spielen. Gentlemen gegen Lamas. Oh, Mr. Chang. Chang und die Chopin-Prinzessin. Sie spielt ausgezeichnet für ihr Alter, mit viel Hingabe. Wissen Sie, wie alt sie ist? Wenn Sie gerne einen Rundgang durch die Klosterbauten machen möchten, dienten die Prinzessin Lozen und ich Ihnen gern als Führer. Aber gewiss. Wir können das Gebäude ja mal kurz ansehen, wenn wir schon hier sind. Ich schätze, es wird lange dauern, bevor einer von uns einen zweiten Besuch abstattet. Ja. Als wir in diesem Flugzeug Baskul verließen, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir je an einen Ort wie diesen gelangen würden. Und warum? Das wissen wir bis heute nicht. Ich freue mich, Sie begleiten zu dürfen. Menschliche Vollendung bleibt Mangel. Sie ist unerreichbar. Menschliche Kunst bleibt ein Stammeln. Und doch sind wir mit Maßen froh, ein paar museale Schätze hier bei uns zu beherbergen. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit für diese einmaligen perlblauen Sunggefäße und die über 1000 Jahre bewahrten Gemälde in farbiger Tusche erbitten? Zu meinen Lieblingen gehören diese Lackarbeiten und diese Döschen und Teebüchschen mit diesen kühlen und lieblichen Miniaturen. Eine Welt unvergleichlicher Verfeinerung. Ja, wie Blütenblätter von einer Blume, die ins Dasein geflattert kommen. Was habt ihr außer Chinoiserien noch zu bieten? Sehenswert ist unsere Bibliothek. Neben Werken der Weltliteratur in englischer, französischer, deutscher und russischer Sprache haben wir eine große Anzahl chinesischer und östlicher Manuskripte, sowie Tibetaniker. Und die Heilige Schrift? Unser ältestes Exemplar stammt aus Luxemburg um etwa 1681. Relazione in edita di un viaggio al Tibet. Sind Sie ein Gelehrter? Ich lese gern. Aber meine Arbeit hat mir nie Gelegenheit zu einem Gelehrten-Dasein gegeben. Hier ist etwas für Ihr Gelehrten-Dasein, Conway. Eine Landkarte dieses Gebietes. Wir nennen eine Sammlung von mehreren hundert unser eigen. Sie sind zur Einsicht Ihnen alle zugänglich, aber vielleicht kann ich Ihnen in einer Hinsicht Mühe ersparen. Sie werden Shangri-La auf keiner eingezeichnet finden. Ich wüsste gerne, warum. Das hat seinen guten Grund. Aber ich bedauere, das ist alles, was ich sagen kann. Und Sie, Prinzessin Lozen? Was gibt es zu verbergen? Oh, Mr. Mellish. Ach, diese Geheimnistuerei. Werden Sie uns die Lamas bei der Arbeit zeigen? Es tut mir leid zu sagen, dass das unmöglich ist. Die Lamas sind nie, oder vielleicht sollte ich sagen, nur sehr selten, für Außenstehende der Lamaschaft zu sehen. Schade, ich hätte Ihrem Boss gern mal die Hand geschüttelt. Was arbeiten die Lamas? Sie widmen sich der Besinnung und dem Streben nach Weisheit, Madam. Aber das ist doch keine Arbeit. Dann also tun Sie nichts, Madam. Das dachte ich mir schon. Sie werden mich nicht davon überzeugen, dass ein Ort wie dieser etwas wirklich Gutes zu Wege bringt. Ich ziehe etwas Praktischeres vor, etwas Vorzeigbares. Vielleicht möchten Sie Tee trinken. Sehr gerne, Mr. Chang. Ich werde Sie in den Teepavillon begleiten. Führen die Stufen in den Garten hinab zum Lotusteich, dessen Blätter so dicht beieinander liegen, dass er einem Boden aus feuchten grünen Ziegeln gleicht. Den Teich umsäumt eine Menagerie von Löwen, Drachen und Einhörnern aus Messing. Und schauen Sie, der Gipfel des Karakal, unvergleichlich über den blauen Ziegeldächern, wie er sich einzufügen scheint, in diesem kunstvollen Rahmen. Hübsches Plätzchen, dieser offene Pavillon. Und zu meiner Freude stehen hier eine Harfe und ein moderner Konzertflügel. Wollen Sie damit etwa sagen, dass dieses Klavier auf dem Weg hierher gebracht wurde, auf dem wir gestern gekommen sind? Es gibt keinen anderen. Unglaublich. Haben Sie auch Radioapparate? Das kostet doch alles ein paar Dollars, Chang, oder? Oh, dort kommen Diener. Mit duftendem Tee und diese schönen, flachen Schalen. Diese gelenkigen, schmalgliedrigen Tibeter. Kaffee mit Cognac wäre mir lieber. Meine Herren, ich spiele Ihnen eine Weise aus dem Frankreich des 18. Jahrhunderts. Eine Gavotte von Rameau. Ihre lange, schmale Nase. Die hohen Wangenknochen. Diese Elfenbeinblässe und ihr Mund. Gleich in einer kleinen, rosafarbenen Windenblüte. Eine Manchu. Eine richtige Manchu. Keine von diesen Schlitzaugen. Lucent verfügt über große Fähigkeiten für westliche Klaviermusik. So wie ich hat sie noch nicht die letzten Weihen. Das kann ich mir vorstellen. Sie sieht kaum älter aus als ein Kind. Sie sind hier jedenfalls prima eingerichtet, Chang. Und die Kleine spielt fabelhaft Klavier. Wie alt wird sie wohl sein? Ich bedauere, Ihnen das nicht sagen zu können. Sie verraten das Geheimnis des Alters einer Lady nicht, was, Chang? Shangri-La ist um diese Zeit bezaubernd. Die stillen, in Mondlicht getauchten Höfe, vom Geheimnis berührt, das im Kern aller Schönheit ruht. Die Luft ist kalt und still. Die mächtige Spitze des Caracal scheint näher, viel näher als bei Tageslicht. Der Duft der Rosen dringt auf mich ein. Voll zarter Assoziation. Duft des Mondlichts nennen sie ihn in China. Ich bin glücklich, zufrieden und ruhig. Und doch stehe ich vor einem Rätsel. Die Konturen des Geheimnisvollen werden schärfer, aber nur, um einen unergründlichen Hintergrund erkennen zu lassen. Diese schwarz-blaue Leere. Wenn ich über den Rand der Terrasse in die 1200 Meter abstürzende Tiefe schaue. Ob man mir gestatten wird, hinabzusteigen und die Bevölkerung im Tal zu besuchen. Über den einsamen Höfen und bleichen Pavillons von Shangri-La liegt Ruhe, aus der alle Sorge des Daseins verebbt ist. Sie hinterlässt eine Stille. Als würden die Augenblicke kaum wagen, vorüberzugehen. Sie haben Talu begraben. Er starb draußen. Er gehorchte den Hohen von Shangri-La. Er kam durch die Luft über die großen Berge mit einem Vogel, der ihn trug. Fremde brachte er auch. Talu fürchtete sich nicht vor dem Wind, noch vor der Kälte da draußen. Es ist zwar schon lange her, dass er nach draußen ging, aber das Tal des blauen Mondes erinnert sich an ihn. Talu, der Pilot. Es war alles geplant. Aber Fenner versicherte mir, dass er diese Maschine übernehmen würde. Sie müssen es sich anders überlegt und ihm ein anderes Flugzeug gegeben haben. Gut. Und wer ist dann dieser Mann? Ein bekannter Druck in der Magengegend sagt mir, dass das Flugzeug an Höhe verliert. Au! Bana! Warum wecken Sie mich? Um Himmels Willen, schauen Sie! Dort unten! Diesen Teil der Welt kenne ich nicht. Sieht aus, als ob Sie recht haben. Der Mann hat die Orientierung verloren. Anscheinend will er landen. Das kann er nicht. Er wird total verrückt, wenn er es versucht. Er wird abstürzen und dann... Gott, steh uns bei. Gelandet. Gelandet. Der heilige Christophorus hat uns gerettet. Auf, danke. Schnell, los, los. Was geht hier vor sich? Wo sind wir? Rechts erfahren, wo wir sind. So antworten Sie doch endlich. Hey, Sportsfreund, wir reden mit dir. Nur verdammt nochmal, Maul halten! Weiter, schneller! Verdammt, hätte ich nur meine Pistole bei mir. Wir bekommen Benzin und Wasser. Oh Gott, ist das eine Hitze. Lauwarmes Wasser? Werden Sie nicht ohnmächtig, Miss Brinklow. Wir sind machtlos, aber deshalb müssen wir nicht gleich alle ohnmächtig werden. Nun sind Sie schon eine Woche in Shangri-La und haben gespürt, dass die Tage warm und die Nächte kalt sind. Die Erde als solche hat Feste. Die Seele als solche hat Bewusstsein. Aber auf dem Karakal Skifahren können wir nicht, weil meistens mittags die Lawinen runterkommen. Aber den guten Tabak aus dem Tal rauchen, das können wir. Ich schätze, manche Leute müssen sich an schlechtere Plätze gewöhnen. Ich jedenfalls habe mich akklimatisiert und finde diese Atmosphäre sogar belebend. Solange ich schwere Anstrengungen vermeide. Wissen Sie, Chang, das ist ja ein verdammt schlechtes Hotel. Bekommen Sie nie Zeitungen geschickt? Ich würde alle Bücher in Ihrer Bibliothek für die Herald Tribune von heute Morgen geben. Wir haben alle Nummern der Times, Mr. Bernard, bis auf ein paar letzte Jahrgänge. Aber nur, ich bedauere es zu sagen, der Londoner Times. Meine Herren, Miss Brinklow, würde ein Ausflug ins Tal unter meiner Führung Ihre Zustimmung finden können? Wenn unsere kleine Prinzessin mitkommt. Ich freue mich, Sie zum grünen Boden des Tals begleiten zu dürfen. Haben Sie denn Träger? Das ist kein Weg für Angst, Herr. Keine Schlitterpartie. Unsere Bambussänften schaukeln wie Lampions über den Abgrund. Herr, behüte mich auch diesen Tag. Amen. Haben Sie keine Angst, Miss Brinklow. Die Träger sind geübt. Darf ich Sie in unserem paradiesischen Tal willkommen heißen? Das gewaltige Gebirgsmassiv, das uns umgibt, ist ein vollendeter Gegensatz zu den winzigen Rasen und herrlichen Gärten, den bemalten Teehäusern am Bach und den leicht gebauten Häusern. Die Einwohner scheinen mir eine gelungene Mischung aus Chinesen und Tibetern zu sein. Und sauberer und hübscher als der Durchschnitt ihrer Rasse? Sie sehen aus, als hätten Sie nur wenig unter der unvermeidlichen Inzucht einer solch kleinen Gemeinschaft gelitten. Dieses Paradies, von erstaunlicher Fruchtbarkeit, lässt viele Ernten in üppiger Fülle nebeneinander wachsen. Zugegeben, alles sieht oberflächlich gesehen sehr gut aus. Ich bin erleichtert, dass die Eingeborenen völlig bekleidet sind, auch wenn die Frauen eng um die Knöchel schließende Hosen tragen. Gegenstände in diesem Tempel entdecken können, die eine etwas fragwürdige, phallische Bedeutung haben könnten. Dieser Tempel hat seine eigenen Lamas, die unter loser Aufsicht von Shangri-La, aber nicht vom gleichen Orden sind. Es gibt auch einen taoistischen und konfuzianischen Tempel weiter unten im Tal. Der Edelstein hat Facetten und es ist möglich, dass viele Religionen die gemäßigte Wahrheit enthalten. Wenn ich zurückkehre, werde ich meine Gesellschaft bitten, einen Missionar hierher zu senden. Die Gesellschaft sollte Sie senden. Das heißt natürlich, wenn Ihnen dieser Ort zusagt. Natürlich sagt er mir nicht zu. Wie könnte er auch? Die Frage ist, was man meint, verändern zu müssen. Die Menschen hier scheinen alle sehr glücklich zu sein. Ja, eben. Wie dem auch sei, warum sollte ich nicht einen Anfang machen, indem ich die Sprache lerne? Können Sie mir dazu ein Buch leihen, Mr. Chang? Ganz gewiss, Madam, mit dem größten Vergnügen. Gedichte, Newton, Nietzsche, E.T.A. Hoffmann. Im Westen nichts Neues. Wir halten uns einigermaßen auf dem Laufenden, wie Sie sehen. Es gibt Leute, die Ihnen da nicht zustimmen würden. Eine Menge hat sich seit dem letzten Jahr in der Welt ereignet. Nichts von Bedeutung, mein Herr, dass ich 1920 nicht hätte voraussehen lassen oder dass ich jetzt nicht besser verstehen ließe. Sie interessieren sich also nicht für die letzten Entwicklungen der Weltkrise? Ich werde mich dafür sehr gründlich interessieren. Zu gegebener Zeit. Zeit bedeutet weniger für Sie als für die meisten Menschen, nicht wahr, Mr. Chang? Übrigens, wie lange ist es her, dass Sie Besuche hatten? Das, Mr. Conway, ist mir bedauerlicherweise nicht möglich zu sagen. Was sie hier zu suchen hat, ich kann es mir nicht vorstellen. Was sollte Lozen hier reizen? Wie lange sie wohl schon hier ist? Das frage ich mich auch. Aber das ist eines der Dinge, die man uns wahrscheinlich nicht erzählen wird. Sie ist nicht über 30 und nicht unter 13. Glauben Sie, dass sie gerne hier ist? Ich muss sagen, sie sieht nicht so aus, als missfiele es ihr. Oh. Übrigens, wie alt, würden Sie sagen, ist Chang? Irgendwas zwischen 49 und 149. Ich fürchte, Sie glauben, dass ich mich zu viel um die Angelegenheiten anderer kümmere. Was wissen Sie über Barnard? Ich glaube, er kam aus Persien, wo er angeblich Ölvorkommen suchte. Er stimmte der Evakuierung aus Baskul erst zu, als ich ihm sagte, dass ein amerikanischer Pass keine Kugel aufhält. 2 Monate an diesem Ort müssten all unsere Geheimnisse aufdecken, falls wir welche haben. Haben Sie übrigens seinen Pass je gesehen? Ich möchte gerne wissen, worüber Sie eigentlich reden. Nur darüber, dass Barnard mit einem gefälschten Pass reiste und er überhaupt nicht Barnard ist. Und wer ist er dann? Chalmers Bryant. Barnard? Chalmers Bryant. Bryant hat durch Verluste von über 100 Millionen Dollar den Bankrott der riesigen Bryant-Gruppe in New York verursacht. Ja. Er hat sich an der Wall Street verspekuliert. Gegen Bryant liegt ein Haftbefehl vor und Auslieferungsgesuche in einem halben Dutzend Länder. Zum Teufel, wie kommen Sie auf diesen Verdacht? Ja. Chang fand seine Brieftasche und gab sie mir, weil er glaubte, sie gehörte mir. Sie war vollgestopft mit Zeitungsausschnitten. Alle über Bryant. Nun, was werden Sie jetzt in der Sache unternehmen, Conway? Wahrscheinlich gar nichts. Aber zum Teufel nochmal. Ich meine, wenn der Mann wirklich Bryant ist, Sie sind ein Schlappschwanz. Verdammt nachlässig von mir, diese Zeitungsausschnitte herumliegen zu lassen. Ich schätze, ihr wisst jetzt alle, wer ich bin. Mein Herr, ich bin stolz, der Überbringer einer wichtigen Nachricht zu sein. Mein werter Herr, ich beglückwünsche Sie. Was ist geschehen? Er wünscht, Sie sofort zu sehen. Es ist schon spät. Der Hohe Lama hat nach Ihnen geschickt. Ich führe Sie, kommen Sie. Sind Mr. Conway? Ja, der bin ich. Es ist mir ein Vergnügen, Sie zu sehen, Mr. Conway. Haben Sie keine Furcht? Ich empfinde es als besondere Ehre, von Ihnen empfangen zu werden. Wenn Sie mir ein wenig Zeit widmen können, wird es mich freuen, Ihnen einen kurzen Bericht über die Gründung von Shangri-La zu geben. Von Peking aus brachen im Jahre 1719 4 Kapuzinermönche auf um Überreste des nestorianischen Christentums zu suchen. Ein Glaube, der im Mittelalter in ganz Asien verbreitet war und möglicherweise noch in Tibet fortlebte. Drei Mönche starben unterwegs und der vierte war dem Tode nicht mehr fern. Als er auf den Engpass stieß, der bis heute der einzige Zugang zum Tal des blauen Mondes geblieben ist. Er gewann schnell seine Gesundheit zurück und begann zu predigen und zu missionieren. Er fasste den Gedanken, auf dem Boden der alten Lamaserei ein christliches Kloster zu errichten. Im Jahre 1734, im Alter von 53 Jahren, begann er hier zu leben. Sein Name war Perrault und er war Luxemburger von Geburt. Er wusste um die Welt. Aus eigener Anschauung kannte er die Grauen des Krieges. Im Tal fand er Goldminen, aber sie brachten ihn nicht in Versuchung. Weit mehr interessierte er sich für die Pflanzen und Kräuter des Tales. Er genoss die guten Dinge dieser Welt und war darauf bedacht, seine Bekehrten sowohl das Kochen als auch den Katechismus zu lehren. Niemals mehr verließ Perrault Shangri-La. Im Alter von 89 Jahren begann er, die buddhistischen Schriften zu studieren, die von den früheren Bewohnern von Shangri-La hinterlassen worden waren. Die Menschen des Tales sorgten aus Güte für seine Nahrung und Kleidung. Er behielt noch genug Kraft, um die wichtigsten Zeremonien seines Amtes zu vollziehen. Den Rest der stillen Tage verbrachte er mit seinen Büchern, seinen Erinnerungen und den milden Wonnen des Rauschmittels der Tangaze-Beere. In dem denkwürdigen Jahr 1789 gelangte die Nachricht ins Tal hinab, Perrault liege im Sterben. In diesem Zimmer, mein lieber Comte, lag er. Er lag viele Wochen, ohne zu sprechen oder sich zu bewegen. Und dann begann er sich zu erholen. Er war 108 Jahre alt. Und als 5 Jahre später, 1794, der letzte der alten Mönche starb, war er noch immer am Leben. Als das neue Jahrhundert nahte, hieß es, dass Perrault ein Gott geworden sei, dass er Wunder wirke und dass er in gewissen Nächten zur Spitze des Karakals fliege, um eine Kerze in den Himmel zu halten. Aber die weit nüchternere Wahrheit ist, dass seine bloße Anwesenheit etwas bewirkte und das in manchen Fällen zu helfen vermochte. Trinken Sie, Mr. Conway, aber trinken Sie langsam, Schluck für Schluck. Köstlich. Sehr belebend. Aber auch, was ist es? Im vierten Jahr des 19. Jahrhunderts gelangte ein zweiter Fremder aus Europa ins Tal des Blauen Mondes. Ein junger Österreicher namens Henschel, der als Offizier gegen Napoleon in Italien gekämpft hatte. Er war, als er hier eintraf, dem Tod so nahe wie einst Perrault selbst. Eines Tages, als er die Legende der Gegend gehört hatte, stieg er hinauf nach Shangri-La und hatte seine erste Begegnung mit Perrault. Henschel gierte nach dem Gold, wollte sich bereichern und so schnell wie möglich zurück nach Europa. Er verließ das Tal nicht wieder. Aber seine Genialität hinterließ das komplizierte System, durch das unsere Lamaserei imstande ist, alles Notwendige von der Außenwelt zu erhalten, ohne dass wir entdeckt werden. Ich vermute, es war leicht für Sie, mit Gold zu bezahlen. Ja, Wir haben das Glück gehabt, Vorräte eines Metalls zu besitzen, das in anderen Teilen der Welt sehr hoch geschätzt wird. So hoch geschätzt, dass Sie großes Glück gehabt haben müssen, einem Goldrausch zu entgehen. Ja, weil Henschel bald der Gedanke kam, dass es einen endgültigen Schutz für Shangri-La gab. Kurz vor seinem Tod hatte ein chinesischer Künstler eine Skizze von ihm gemacht. Und ich kann sie Ihnen jetzt zeigen. Sie hängt hier in diesem Zimmer. Gehen Sie nur. Schauen Sie sich Henschel an. Also, wenn er, wie Sie erzählten, im Jahre 1857 starb, und er kam, wie Sie mir sagten, 1803 als junger Mann hierher. Ja, ganz richtig. Ein Engländer, ein Forschungsreisender, erschoss ihn. Es hatte Streit gegeben, wegen irgendwelcher Träger. Henschel hatte diesem Engländer von der wichtigen Bedingung erzählt, die unsere Aufnahme von Gästen bestimmt. Vielleicht fragen Sie sich, mein lieber Conway, wie der Schutz von Shangri-La beschaffen sein mag. Ich glaube, ich kann es erraten. Das können Sie? Und können Sie noch etwas anderes erraten? Es scheint unmöglich. Und doch lässt der Gedanke mich nicht los. Es ist... Was, mein Sohn? Dass Sie noch am Leben sind, Pater Perrault. Sie beabsichtigen uns, hier zu behalten. Sie haben richtig geraten, mein Sohn. Wir sollen wirklich für immer hier bleiben? Jeder von uns. Wir sind für alle Zeiten in Shangri-La. Warum wurden wir vier ausgewählt? Es ist eine verwickelte Geschichte. Wir waren immer bestrebt, unsere Zahl einigermaßen gleichmäßig zu ergänzen. Unglücklicherweise sind seit dem letzten Europäischen Krieg und der Russischen Revolution Reisen und Forschungsexpeditionen nach Tibet fast völlig unterbunden. Unser letzter Besucher traf 1912 hier ein. Da wir während der letzten zwei Jahrzehnte mehrere Todesfälle hatten, sahen wir ein Problem auf uns zukommen. Vor einigen Jahren unterbreitete ein junger Mann, ein Einheimischer aus dem Tal, uns einen Vorschlag. Er wollte sich in eines der angrenzenden Länder begeben und uns neue Mitglieder zuführen. Ein revolutionärer Vorschlag. Sie meinen, dass er absichtlich ausgeschickt wurde, um jemanden auf dem Luftweg hierher zu bringen? Er war ein äußerst begabter und findiger junger Mensch. Wir hatten großes Vertrauen in ihn. Wir ließen ihm freie Hand. Aber es war doch nur Zufall, dass dieses Flugzeug in Bascule war. Gewiss, mein lieber Conway. Aber dieser Zufall war genau die Chance, nach der Talou gesucht hatte. Das Flugzeug war für Gebirgsflüge gebaut. Wieder durch Zufall. Sie hätten ihn gemocht, Conway. Aber welcher Gedanke steckt hinter alledem? Mein Sohn, Ihre Art, diese Frage zu stellen, bereitet mir unendliches Vergnügen. Das ist eine Haltung, die ich sehr begrüße. Heute sind Sie interessiert, morgen werden Sie Anteilnahme zeigen. Zuletzt mag es sein, dass ich Ihre Ergebenheit verlange. Das ist mehr, als ich versprechen möchte. Ihr großer Zweifel freut mich. Er ist die Grundlage des tiefen Glaubens. Alles, was ich nun verlange, ist, dass das, was ich Ihnen jetzt erzähle, vorläufig

Wir haben weder den Tod besiegt noch den Verfall. Alles, was wir getan haben, ist, das Tempo dieses kurzen Lebens zu verlangsamen. Wir tun dies mit Methoden, die hier einfach, doch anderswo ausgeschlossen sind. Aber irren Sie sich nicht. Das Ende erwartet uns alle. Sie werden Zeit haben, diese seltene und schöne Gabe, die ihr in den westlichen Ländern verloren habt. Sie schweigen, mein lieber Conway. Vielleicht denken Sie an Frau, Eltern, Kinder, die Sie in der Welt zurücklassen. Oder vielleicht ist da ein Ehrgeiz, dieses oder jenes zu tun. Ich bin unverheiratet. Ich habe wenig enge Freunde. Und keinen Ehrgeiz. Und wie haben Sie es fertiggebracht, dieser weit verbreiteten Krankheit zu entgehen? Vieles, was anderen als Erfolg galt, schien mir eher unerfreulich. Ich war im Konsulardienst, ein ziemlich untergeordneter Posten, aber das passte mir ganz gut. Zu mehr hatte ich keine Lust. Waren Sie mit Ihrer Seele nicht dabei? Weder mit meiner Seele noch mit meinem Herzen, noch mit mehr als der Hälfte meiner Energie. Ich bin von Natur aus eher träge. Trägheit. In gewissen Dingen kann eine große Tugend sein. Ich bin sicher, dass Sie sich an unsere Lebensweise der Mäßigung ohne große Mühe gewöhnen werden. Aber es gibt, muss ich gestehen, eine sehr sonderbare Eigenschaft an Ihnen, die ich bisher noch bei keinem unserer Besucher angetroffen habe. Es ist, wenn ich es in einem Wort fassen soll, Ihre Leidenschaftslosigkeit. Ein Wort so gut wie jedes andere. Geben Sie mir das Etikett 1914-1918. Ich habe die meisten meiner Leidenschaften und Energien während dieser Kriegsjahre verbraucht. Von der Welt verlange ich seitdem vor allem eines, mich in Ruhe zu lassen. Ich finde hier an diesem Ort einen gewissen Reiz und eine Stille, die mir zusagen. Ist das alles, mein Sohn? Ich hoffe, es gelingt mir, mich an Ihre Regel der Mäßigung zu halten. Sie sind klug. Sie sind sehr klug. Aber gibt es nichts, was Sie zu einer stärkeren Empfindung verleitet? Um aufrichtig zu sein, interessiert mich Ihr Zukunftsentwurf nur im abstrakten Sinne. Es täte mir sicher leid, Shangri-La morgen verlassen zu müssen. Aber ich brauche einen triftigen Grund, einen 100-Jährigen zu beneiden und selbst so lange leben zu wollen. Er landet! Wenn er Glück hat! Oh, wenn wir Glück haben! Oh Gott, schlecht, verdammt schlecht! Oh, das hat noch gefehlt. Eine gebrochene Fahrwerk steht. Los, raus hier! Vorsicht! Wozu Vorsicht? Hier ist das Ende der Welt. Keine Menschenseele weit und breit. Verflucht tief der Schnee. Vorsicht, Miss Brinklow! Oh, wir haben wohl alle kein passendes Schuhwerk. Ich fürchte mich nicht vor diesem Kerl. Sie haben uns in Gefahr gebracht. Es gibt dafür einen triftigen Grund. Er ist der einzige Grund für uns, die wir über unsere Zeit hinaus weiterleben. Wir haben einen Traum und eine Vision, die zum ersten Mal dem alten Perrault erschien, als er im Jahre 1798 sterbend in diesem Zimmer lag. Er sah eine Zeit voraus, in der die Menschen mit einer allumfassenden Technik des Mordens so heftig auf der ganzen Welt wüten, dass alles Kostbare in Gefahr geriete. Jedes Buch und jedes Bild und alle Harmonien. Jeder durch Jahrtausende erworbene Schatz, das Kleine, das Zarte, das Wehrlose, alles wäre verloren oder zerstört. Ich denke wie Sie. Aber was zählen die Ansichten vernünftiger Menschen gegen Eisen und Stahl? Glauben Sie mir, die Vision des alten Perrault wird sich bewahrheiten. Und sie ist der Grund, warum wir beten, den Untergang zu überleben, der sich in der Welt zusammenbraut. Sie glauben, dass Shangri-La dem Untergang entgehen wird? Es gibt eine Chance. Wir haben keine Gnade zu erwarten, aber wir dürfen leise auf Vernachlässigung hoffen. Hier werden wir bleiben. Mit unseren Büchern und unserer Musik und unseren Meditationen. Jene Weisheit suchend, die Menschen Not tut, wenn ihre Leidenschaften alle verbraucht sind. Wir haben ein Erbe zu bewahren und zu hinterlassen. Und dann? Dann, mein Sohn, wenn die Starken einander verschlungen haben, mag die christliche Ethik endlich erfüllt sein. Und die Sanftmütigen werden die Welt erben. Ich verneige mich vor Ihnen und knie nieder. Ich verstehe Sie, Pater. Gute Nacht. Das Frühstück ist gut heute. Donuts wären mir zwar immer noch lieber als Fladenbrote, aber dieser Tee beginnt sich mit mir auszusöhnen, würde Meister Chang sagen. Morgen, Conway. Sie hatten aber gestern Abend ein langes Gespräch mit dem Boss. Was für ein Typ ist er? Hat er etwas über die Träger gesagt? Ich hoffe, Sie haben ihm gegenüber erwähnt, dass hier ein Missionar stationiert werden sollte. Ich fürchte, ich werde Sie alle enttäuschen. Ich habe mit ihm nicht über die Frage der Mission gesprochen. Die Träger erwähnte ich mit keinem Wort. Und was sein Aussehen betrifft, kann ich nur sagen, dass er ein sehr alter Mann ist, der ausgezeichnet Englisch spricht und sehr weise ist. Die Frage ist, ob wir ihm trauen können. Glauben Sie, dass man ihm trauen kann? Warum, um Himmels Willen, haben Sie ihm nicht wegen der Träger zugesetzt? Es kam mir nicht in den Sinn. Ich kann Sie nicht verstehen, Conway. Sie waren so verdammt gut bei dieser Baskul-Geschichte, dass ich kaum glauben kann, dass Sie noch derselbe Mensch sind. Schauen Sie, Mellison, es hat keinen Sinn, immer wieder auf Baskul herumzureiten. Natürlich war ich damals anders. Es war eine ganz andere Situation. Wir wussten wenigstens, womit wir zu rechnen hatten. Mit Mord und Vergewaltigung. Sie können das gesünder nennen, wenn Sie wollen. Jawohl. Gesünder als diese ganze Geheimniskrämerei. Dieses Chinesenmädchen zum Beispiel. Wie kam sie hierher? Hat der Kerl es Ihnen erzählt? Nein. Warum sollte er? Ein junges Mädchen, das unter einem Haufen Mönchen lebt? Ist das üblich? Dies ist kein normales Kloster. Natürlich sind die Moralvorstellungen dieses Ortes äußerst bedenklich. Das war zu erwarten. Ich nehme nicht an, dass Ihr Leutchen Wert auf meine Meinung über Moral legt. Aber ich für meinen Teil würde sagen, dass Streitigkeiten ebenso schlimm sind. Da wir noch einige Zeit hierbleiben müssen, sollten wir uns beherrschen und es uns angenehm machen. Ja, ich glaube gern, dass Sie es hier angenehmer finden als in Dartmoor. Dartmoor? Oh, das ist eure große Strafanstalt, ich verstehe. Übrigens, Mellison, es tut nicht weh, wenn Sie auf mir herumhacken. Dickhäutig und weichherzig, das ist meine Mischung. Mein werter Herr, die Zeit wird sich ausdehnen, der Raum sich zusammenziehen. Zuneigungen werden überdauern, aber nur als ein Duft, dessen Melancholie wir genießen dürfen. Nach den 5 Probejahren, und diese Zeit muss sein, damit sich jedes Bedauern verliert, beginnt dann das Altern sich zu verzögern? Ein Prozess, der Ihnen etwa ein halbes Jahrhundert das Aussehen von 40 Jahren geben wird. Kein übler Zeitpunkt im Leben, um stehen zu bleiben. Wie hat es sich bei Ihnen ausgewirkt? Ich hatte das große Glück, hierher zu kommen, als ich noch sehr jung war. Erst 22. Ich hatte mich mit meinen Truppen in den Bergen verirrt. Von meinen Soldaten überlebten nur 7 das harte Klima. Als ich endlich gerettet und nach Shangri-La gebracht wurde, war ich todkrank. Das war 1855. 22. Also sind Sie jetzt 97. Ja. Ich werde sehr bald die letzten Weihen erhalten. Ein Jahrhundert ist doch als das Alter anzusehen, jenseits dessen die Leidenschaften und Stimmungen des üblichen Lebens aller Wahrscheinlichkeit nach verschwunden sind. Wie lange, denken Sie, wird es weitergehen? Vielleicht noch ein Jahrhundert oder mehr. Ich weiß nicht, ob ich Sie beglückwünschen sollte. Angenommen, Sie verließen das Tal jetzt. Was würde passieren? Der Tod wäre mir sicher, wenn ich für mehr als ein paar Tage wegbliebe. Es gibt nur ein Tal des blauen Mondes und diejenigen, die hoffen, ein zweites zu finden, verlangen zu viel von der Natur. Was wäre geschehen, wenn Sie das Tal, sagen wir, vor 30 Jahren verlassen hätten, während Ihrer verlängerten Jugend? Wahrscheinlich wäre ich dann auch gestorben. Jedenfalls hätte ich sehr bald das Aussehen meines tatsächlichen Alters angenommen. Ein Russe verließ das Tal, um Reisende zu suchen, die zu uns unterwegs sein sollten. Dieser Mann sah mit fast 80 Jahren kaum halb so alt aus. Wäre er nur eine Woche abwesend gewesen, wäre nichts passiert. Aber unglücklicherweise wurde er von Nomadenstämmen gefangen genommen. 3 Monate später gelang ihm die Flucht. Kurz darauf starb er, wie eben ein Greis stirbt. Eine ziemlich grausige Geschichte, John. Sie gibt einem das Gefühl, dass die Zeit ein Monster ist, das außerhalb des Tales lauert, um sich auf die Schlappschwänze zu stürzen, die es geschafft haben, der Zeit zu entkommen. Und zwar länger, als ihnen vom Schicksal an Jahren zugestanden war. Schlappschwänze? Umgangssprache und bedeutet Taugenichtse. Es ist bezeichnend, dass die Engländer Schlappheit als Laster ansehen. Gibt es gegenwärtig nicht zu viel Spannung in der Welt? Und wäre es nicht besser, wenn mehr Menschen Schlappschwänze wären? Ich bin geneigt, Ihnen zuzustimmen. Einer der ersten Schritte zur Klärung des Geistes, Sir, besteht darin, einen Überblick der eigenen Vergangenheit zu erhalten. Also werde ich mich an die Arbeit machen müssen, um meine eigenen großen Augenblicke zu erinnern? Die Augenblicke werden zu Ihnen kommen. Ich weiß nicht, ob ich Sie sehr willkommen heißen werde. Chang. Hören Sie? Luzern. Sie spielt Chopin. Ein Stück, das ich nicht kenne. Luzern. Was verbirgt sich hinter diesem zarten Lächeln? Die Mandschu-Prinzessin Luzern war nach alter Sitte einem Prinzen aus Turkestan versprochen. Sie hatte ihn noch nie gesehen und reiste nach Kaschgar, um ihn zu heiraten, als ihre Träger im Gebirge den Weg verloren. Wann geschah das? Im Jahre 1884. Luzern war 18. 18? Sie war damals 18? Ja. Es gelingt uns sehr gut mit ihr, wie Sie vielleicht selbst sehen können. Wie hat sie es aufgenommen, als sie hierher kam? Sie war vielleicht am Anfang etwas unwilliger als andere, die Situation anzunehmen. Nicht, dass sie Widerspruch erhob, aber wir spürten, dass sie eine Zeit lang sehr bekümmert war. Ich fürchte, die Erregungen der Liebe führen nicht zu Leichtigkeit bei der Aufgabe eigener Ziele. Wie sie wohl gewesen sein mag, in ihrer verzierten Sänfte, gefasst wie eine Statue, während sich die Träger über die Hochebene schleppen. Wie ihre Blicke die windverwehten Horizonte streifen, die so rau erscheinen mussten nach den Gärten und den Lotusteichen des Ostens. Armes Kind. Wie eine wunderschöne, glatte Vase. Schmucklos, bis auf einen einzigen ausbrechenden Lichtstrahl. Conway, so habe ich sie noch nie erlebt. Ihre Höflichkeit und ihr Stil, der Anschlag ihrer Finger auf den Tasten, bringen dies hervor. Deine Antworten durchbrechen nie das köstliche Geheimnis deiner Gedanken. Und in gewissem Sinne will ich das auch nicht. Ja, ich bin verliebt. Aber ich habe Zeit für alle Wünsche. So viel Zeit, dass das Verlangen durch die Gewissheit der Erfüllung gestillt wird. In einem Jahr, in 10 Jahren wird immer noch Zeit sein. Diese Vorstellung wächst in mir und ich bin damit glücklich. Ich liebe. Ich empfinde es als besondere Ehre, erneut von Ihnen empfangen zu werden. Mein Sohn, Sie haben unser Geheimnis gegenüber Ihren 3 Gefährten verschwiegen? Ja, aber zuweilen war es mir peinlich. Sie sind jung an Jahren, aber ich sehe, dass Ihre Weisheit die Reife des Alters hat. Gewiss ist Ihnen etwas Ungewöhnliches widerfahren. Nichts Ungewöhnlicheres, als was viele andere meiner Generation erlebt haben. Ich bin noch nie einem Menschen wie Ihnen begegnet. Über den Krieg waren Sie sehr unglücklich. Ich war aufgeregt und ängstlich, leichtsinnig und manchmal rasend vor Wut, wie ein paar Millionen andere auch. Ich betrank mich sinnlos, tötete und hurte ohne Maß und Ziel. Es war der Missbrauch der eigenen Gefühle. Und wenn man diesen Missbrauch überstand, dann mit einem Empfinden grenzenloser Langeweile und Unruhe. Das machte die Jahre nach dem Krieg so schwierig. Vielleicht ist die Erschöpfung der Leidenschaften der Beginn der Weisheit. Guten Morgen, Conway. Guten Morgen, Sir. Wieder beim Boss gewesen. Wissen Sie, ich bin nicht sicher, ob dies nicht ein geeignetes Plätzchen wäre, um sich niederzulassen. Ja, das finde ich auch. Wollen Sie damit sagen, dass Sie nicht mit uns kommen? So ist es. Dieses Etablissement sorgt doch für jeden Geschmack. Manche hier lieben ja kleine Chinesenmädchen, die Klavier spielen. Wenn Sie nach Hause kommen, spielt eine Kapelle auf. Aber ich würde höchstens von einem Spalier Polizisten empfangen. Mit anderen Worten, Sie sind einfach zu feige, Ihre Suppe auszulöffeln. Suppe? Mochte ich noch nie. Gold. Mein Junge. Unten im Tal gibt es buchstäblich Tonnen von Gold. Chang, dieser Chinamann, kein übler Bursche übrigens, hat mir die Goldverarbeitung gezeigt. Ich war in meiner Jugend Ingenieur in einem Bergwerk. Sie sind froh über meine Tipps zur Ertragsförderung. Wir können ein Geschäft machen. 50-50. Diese Wahl ist nicht jedermanns Ideal. Ja, aber ja, biam, ja, so. Auch ich werde hier bleiben. Was? Wer bin ich, dass ich die Gebote der Vorsehung in Frage stelle? Ich wurde zu einem Zweck hierher gesandt. Ich werde bleiben. Wollen Sie damit sagen, dass Sie hoffen, hier eine Missionsstation zu eröffnen? Es ist meine feste Absicht und ich werde meinen Willen durchsetzen. Seien Sie unbesorgt. Die haben hier alle keinen richtigen Mumm. Der ganze Fehler an diesen Leuten hier ist die sogenannte Freizügigkeit. Ich beabsichtige, diese mit all meinen Kräften zu bekämpfen. Musik. mache mir Sorgen über den jungen Mallison. Er zählt die Tage bis zur Ankunft der Träger. Und wenn sie nicht kommen... In 20 Jahren wird unser Freund mit allem ausgesöhnt sein, aber sie werden kommen. Ja? Wir erwarten die Männer. Dann werden sie Mallison nur schwer davon abhalten können, sich ihnen anzuschließen. Aber mein Herr, wir würden das nie versuchen zu tun. Ihr Freund wird lediglich entdecken, zweifellos durch persönliche Erfahrung, dass die Träger leider nicht in der Lage sind, irgendeinen Menschen mitzunehmen. Also das ist die Methode. Und danach? Danach, mein Herr, nach einer Zeit der Enttäuschung wird er, da er jung und optimistisch ist, hoffen, dass der nächste Konvoi, der 9 bis 10 Monate später fällig ist, sich seinen Vorschlägen zugänglicher erweist. Ich bin nicht so sicher, dass er letztlich so handeln wird. Ich glaube, er wird viel eher eine Flucht auf eigene Faust versuchen. Flucht? Sollte hier wirklich dieses Wort gebraucht werden? Schließlich ist der Pass für jedermann zu jeder Zeit offen. Was ist mit denjenigen, die nicht zurückkehren? Sie sagen es, sie kehren nicht zurück. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass es nur wenige gibt, die so unglückselig gewesen sind. Sie machen aus den Menschen Narren. Übrigens, wie bringt ihr hier die Liebe in eurem Lebensplan unter? Ich nehme an, dass es manchmal vorkommt. Recht oft sogar. Wir sind wie andere Männer. Nur glaube ich, dass wir behaupten können, uns vernünftiger zu benehmen. Und dies gibt mir die Gelegenheit, Mr. Conway, Ihnen zu versichern, dass die Gastfreundschaft in Shangri-La umfassend ist. Ihr Freund Mr. Barnard hat schon von ihr Gebrauch gemacht. Danke. Haben Sie sich in Luzern verliebt? Wie kommen Sie darauf? Weil es, mein werter Herr, durchaus passend wäre, wenn Sie das täten. Luzern würde darauf ohne einen Funken Leidenschaft eingehen, aber das Erlebnis wäre wunderbar, versichere ich Ihnen. Und ich spreche mit einiger Berechtigung, denn auch ich war in Sie verliebt. Wirklich? Und erwiderte sie Ihre Liebe? Es ist immer Ihre Art gewesen, Ihren Liebhabern den Augenblick der Sättigung zu ersparen, der mit jeder uneingeschränkten Erfüllung verbunden ist. Das mag alles schön und gut sein für Sie und vielleicht auch für mich. Aber wie ist es mit einem heißblütigen jungen Mann wie Mallison? Nicht zum ersten Mal, versichere ich Ihnen, tröstete Luzern einen Verbannten voller Kummer, wenn er begreift, dass es keine Rückkehr gibt. Der Karakal sendet uns um diese Jahreszeit schwere Stürme. Shangri-La ist wie ein einsames Rettungsboot, das im Unwetter durch die Meere fährt. Nur ein paar Überlebende können wir aufnehmen. Miss Brinklow wünscht uns zu bekehren. Und Mr. Barnard würde uns auch gerne umwandeln in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Aber Ihr junger Freund, dem weder Gold noch Religion Trost bieten kann, was ist mit ihm? Ja, er wird wohl das Problem werden. Ich fürchte, er wird Ihr Problem werden. Warum wird Mallison für mich ein Problem werden? Weil ich meinen Sohn sterben werde. Sie sind überrascht. Wir sind doch alle sterblich, auch in Shangri-La. Ich bin ruhig und zufrieden. Aber ich muss begreifen, dass ich nur noch für eine einzige Sache Zeit habe. Es betrifft Sie, mein Sohn. Sie erweisen mir eine große Ehre. Wir sind keine Sklaven der Tradition. Wir handeln, wie wir es für richtig halten, geleitet durch unsere erlangte Weisheit und unsere Hellsichtigkeit in die Zukunft. Das Erbe und Schicksal von Shangri-La lege ich in Ihre Hände, mein Sohn. Ich habe auf Sie gewartet. Schon lange Zeit. Ich habe in diesem Zimmer gesessen und die Gesichter der Neuankömmlinge gesehen. Immer in der Hoffnung, dass ich eines Tages sie finden würde. Dieser Sturm, von dem Sie sprachen. Es wird ein Sturm sein, mein Sohn, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Es wird keine Sicherheit durch Waffen geben. Keine Hilfe von Mächtigen, keine Antwort von der Wissenschaft. Er wird rasen, bis jede Blume der Kultur zertrampelt ist und alles Menschliche einem gewaltigen Chaos gleichgemacht ist. Es wird weder Entfliehen noch Zufluchtsorte geben, außer denen, die zu geheim sind, um gefunden oder zu bescheiden, um bemerkt zu werden. Shangri-La darf darauf hoffen, beides zu sein. Der Flieger, der Todesladungen über die großen Städte bringt, wird nicht den Weg zu uns finden. Und wenn doch, wird er uns keiner Bombe für wert halten. Und all das wird sich während meiner Lebenszeit ereignen. Sie werden den Sturm überleben. Sie werden das Wesentliche unserer Geschichte bewahren und die Essenz ihres eigenen Geistes hinzufügen. In weiter Ferne sehe ich eine neue Welt aus den Trümmern entstehen. Ungelenk, aber hoffnungsvoll. Ihre verlorenen und berühmten Schätze suchend. Und diese Schätze werden alle hier sein, mein Sohn. Verborgen im Tal des blauen Mondes. Aufbewahrt für eine neue Renaissance. Das Erbe und Schicksal von Shangri-La lege ich in deine Hände, mein Sohn. Das Erbe und Schicksal von Shangri-La lege ich in deine Hände. Endlich finde ich sie. Kommen Sie, Conway. Wir haben nur bis Tagesanbruch Zeit. Ich möchte wissen, was der alte Barnard und Miss Brinklow morgen denken werden, wenn sie entdecken, dass wir weg sind. Ich war noch nie so glücklich wie hier. Kommen Sie, Conway. Die Träger sind ungefähr 5 Meilen jenseits des Passes. Sie kamen gestern mit Ladungen von Büchern und anderem Zeug. Morgen beginnen sie mit dem Rückweg. Das zeigt doch, was die Kerle hier vorhatten. Sie haben uns mit keinem Wort unterrichtet. Sagen Sie, was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank? Krank? Nein, ich glaube nicht. Nur sehr müde. Ja, wahrscheinlich das Gewitter. Wo waren Sie die ganze Zeit? Ich habe Stunden auf Sie gewartet. Ich besuchte den Hohen Lama. Ja, das war jedenfalls das letzte Mal, Gott sei Dank. Ja, Mallison. Es war das letzte Mal. Also wenn Sie die ganze Sache nur nicht so verteufelt gelassen nehmen würden. Wir müssen in Gang kommen. Entschuldigen Sie. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie sagen, die Träger... Ja, die Träger. Ach Mensch, nehmen Sie sich zusammen. Sie erwägen, zu Ihnen hinauszugehen. Ich erwäge? Ich bin mir verdammt sicher, dass ich gehe. Fort aus diesem Höllenloch. Es ist nicht so einfach. Gott, was sind Sie für ein Schlappschwanz. Glücklicherweise brauchte ich mich nicht wegen der Vorbereitungen auf Sie zu verlassen, weil alles schon vorbereitet ist. Die Träger sind im Voraus bezahlt. Und hier ist Kleidung und Ausrüstung für die Reise. Also ist auch Ihre letzte Ausrede hinfällig. Aber ich verstehe nicht. Wer hat all diese Pläne geschmiedet? Luzhen, wenn Sie es genau wissen wollen. Sie ist jetzt bei den Trägern. Sie wartet. Luzhen? Wartet? Ja, sie kommt mit uns. Oh, das ist Unsinn. Das ist unmöglich. Warum ist es unmöglich? Weil es so ist. Sagen Sie mir um Himmels Willen die Wahrheit. Die ist doch einfach genug. Ein Kind in ihrem Alter, hier eingeschlossen mit einem Haufen kauziger Tattergreise. Natürlich will sie weg, wenn sie eine Chance bekommt. Bisher hat sie keine gehabt. Mallison, Sie schließen von Ihrer Lage, Ihren Gefühlen auf Luzern. Hier ist sie vollkommen glücklich. Und warum hat sie dann gesagt, dass sie mitkommt? Sagte sie das? Sie spricht doch kein Englisch. Ich fragte sie auf Tibetisch. Miss Brinklow hat mir die Worte zusammengesetzt. Verdammt nochmal, Conway, nun starren Sie mir nicht so an. Ich wünschte, wir würden nicht immer so aneinander vorbeireden. Ich erzähle Ihnen etwas. Sie werden dann einsehen, warum Luzern Sie unmöglich begleiten kann. Ich glaube nicht, dass irgendetwas mich zu dieser Einsicht bringen könnte. Machen Sie es so kurz wie möglich, weil wir wirklich keine Zeit zu verlieren haben. Luzern war im Jahr 1884, 18 Jahre alt. Der Hohe Lama ist Pater Perrault, der 1734 im Alter von 53 Jahren hier in Shangri-La zu leben begann. Chang ist 97 Jahre alt und wird noch 100 Jahre leben, wenn er das Tal nicht verlässt. Verstehen Sie endlich, Mallison? Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, Conway, außer dass Sie völlig verrückt sein müssen. Sie halten mich also für verrückt. Ja, ich meine, wissen Sie, wirklich, ach, so ein völliger Unsinn. Sie meinen also noch immer, dass wir durch blinden Zufall hierher gebracht wurden? Von einem Wahnsinnigen, der sorgfältig plante, mit einem Flugzeug durchzubrennen und 1000 Meilen zu fliegen, nur aus Jux? Hören Sie, Conway, dieser Ort hat Ihre Nerven angegriffen. Packen Sie Ihre Sachen und lassen Sie uns verschwinden. Ich habe nicht den Wunsch, in mein früheres Leben zurückzukehren. Dinner, 5 Uhr Tee, Polo. Sie wollen hierbleiben wie die beiden anderen? Sie sind wahnsinnig, Conway. Man hat mich gewarnt, bevor ich mich Ihnen in Bascule anschloss. Wovor hat man Sie gewarnt? Man sagte mir, dass Sie im Krieg was abbekommen haben und seitdem manchmal so sonderbar sind. Ach, ich gehe jetzt. Es ist alles so fürchterlich, aber ich muss gehen. Ich habe mein Wort gegeben. Wem? Luzern? Ja. Leben Sie wohl, Mallison. Zum letzten Mal. Kommen Sie mit. Ich kann nicht. Was ist passiert? Ich hatte die Nerven nicht. Im Mondschein sahen die Abgründe furchtbar aus. Dieser Ort ist so ekelhaft und böse. Warum wollen Sie nicht mit mir weg? Conway, ich hasse es, Sie um meinetwillen anzuflehen, aber verflucht nochmal, ich bin jung und wir waren ziemlich gute Freunde in Bascule. Bedeutet Ihnen mein ganzes Leben gar nichts verglichen mit den Lügen dieser schrecklichen Menschen hier? Und Luzern, auch sie ist jung. Zählt sie gar nicht? Luzern ist nicht jung. Nein, nicht jung, gar nicht jung. Sie sieht aus wie 17, aber Sie werden mir wahrscheinlich verraten, dass sie eine gut erhaltene 90-Jährige ist. Mallison, sie kam im Jahre 1884 hier an. Sie spinnen, Mann! Luzerns Schönheit, Mallison, wie alle andere Schönheit auf Erden, ist von der Gnade derjenigen abhängig, die sie zu schätzen wissen. Nehmen Sie Luzern aus diesem Tal und sie wird sterben. Mit diesem Gerede kommen wir nicht weiter. Welche Beweise haben Sie für Ihre Geschichte? Hat Ihnen Lozen je Ihre Geschichte erzählt? Nein, aber... Ach, diese ganze Sache mit der Verlängerung des Lebens und das Gerede über den großen Weltkrieg ist noch lange kein Grund, um jedes Lügenmärchen zu glauben, das einmal aufgetischt wird. Haben Sie Beweise? Nein, die habe ich nicht. Keine Beweise, keine Einzelheiten. Conway, Sie sind doch ein kritischer Mensch. Sie würden nicht einmal das glauben, was man Ihnen in einem englischen Kloster erzählt. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie dann auf alles hereinfallen, nur weil Sie in Tibet sind. Das ist eine treffende Bemerkung, Mallison. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass, wenn es sich darum handelt, Dinge ohne sichtbare Beweise zu glauben, wir alle dazu neigen, das zu glauben, was uns am meisten fasziniert. Als ob man irgendetwas Anziehendes daran finden könnte, so lange zu leben, bis man halbtot ist. Wenn ich die Wahl habe, dann lieber ein kurzes, lustiges Leben. Und lieber kämpfe ich in diesem Zukunftskrieg mit, als mich hier zu begraben. Mallison, Sie haben eine großartige Gabe, mich misszuverstehen. Als wir in Baskul waren, dachten Sie, ich wäre ein Held. Jetzt halten Sie mich für einen Feigling. Wenn Sie wieder in Indien sind, können Sie den Leuten erzählen, dass ich mich entschied, in einem tibetischen Kloster zu bleiben, weil ich Angst vor einem neuen Krieg habe. Was auch passiert, ich werde nie ein Wort gegen Sie sagen. Sie können sich auf mich verlassen. Eine Frage hätte ich an Sie, wenn Sie mir verzeihen, dass ich so persönlich werde. Ja. Lieben Sie Lozen? Ich denke schon. Ich weiß, Sie werden sagen, dass es absurd und undenkbar ist, was es vielleicht auch ist, aber ich kann nichts für meine Gefühle. Ich finde es überhaupt nicht absurd. Auch ich kann nichts für meine Gefühle. Sie und das Mädchen sind die beiden Menschen auf der Welt, an denen mir am meisten liegt. Wir haben wohl alles gesagt, was zu sagen war, oder? Ja, ich glaube schon. Ach, was ist das für ein Quatsch? Was für ein gemeiner und scheußlicher Unsinn. Dass sie nicht jung sein soll. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass sie jung ist? Weil ich es eben weiß. Vielleicht sinke ich dadurch in ihrer Achtung, aber ich weiß es eben. Ihr Leben hier hat alle Wärme zum Erfrieren gebracht. Aber die Wärme ist da. Und sie ist jung, Mallison. Sie sind sich dessen so sicher? Gott, ja. Sie ist noch ein Mädchen. Sie tat mir schrecklich leid und wir waren beide voneinander angezogen. Dessen braucht man sich nicht zu schämen. Eigentlich war es das Anständigste, was je an einem Ort wie diesem geschehen ist. Glauben Sie, dass Sie am Seil über die schwierige Stelle kommen, wenn ich bei Ihnen wäre? Conway... Shangri-La, das Tal des blauen Mondes, das Tal aller heiligen Zeiten. Ein Traum, der sich bei der ersten Berührung in nichts auflöst. Die Zukunft der ganzen Welt in der Waagschale gegen Leben und Liebe, leicht wie Luft. Und ich, Wanderer zwischen zwei Welten. Ich mag Mallison und muss ihm helfen. Ich bin wie andere dazu verurteilt, vor der Weisheit zu fliehen und ein Held zu sein. Conway, Sie sind verflucht anständig. Wir halten uns bestens. Wir holen die Träger ein. Conway. Der Abgrund. Wieder dieser Abgrund. Kommen Sie. Mallison. Schritt für Schritt. Sagen, wie froh ich bin. Es ist einfach wunderbar, dass Sie wieder der Alte sind. bestimmt nicht. Lucien! Er kommt mit uns! Sie sieht nur ihn. Guten Tag, Lucien. Ich freue mich, Sie begleiten zu dürfen auf dieser langen Reise. Wir werden den Weg nach Tatsianfu gehen, 1100 Meilen ostwärts und dann über die chinesische Grenze. Mallison, ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich, Sie beide begleiten zu dürfen. Lieber Conway, lieber Mallison. Tatsianfu. Nun sind wir in China, in meinem Land. Mein Vater war König der Mandschurei. Wir alle brauchen viel Zeit und ein offenes Herz. Menschliche Vollendung bleibt Mangel. Sie ist unerreichbar. Auch menschliche Kunst bleibt ein Stammeln. Was wird aus uns werden? Aus Mallison? Aus Conway? Aus mir? Schön, mein lieber Rutherford, dass wir uns hier in Delhi getroffen haben. Du bist von deiner Forschungsreise zurück. Ja, soeben angekommen. Einige tausend Kilometer. Baskul, Bangkok, Chungkyang und zuletzt Kashgar. Du hast Conway gesucht. Du erinnerst dich, dass er von Bangkok aus nach Nordwesten gehen wollte. Nordwesten. Ein Gebiet halb so groß wie Europa. Du dachtest, es wäre einfacher, das Tal des Blauen Mondes zu suchen. Du siehst, ich habe dein Manuskript über die Begegnung mit unserem berühmten Conway gelesen. Das Tal des Blauen Mondes schien mir ein gutes Ziel zu sein. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass Conway Baskul am 20. Mai 1931 verließ und am 5. Oktober in Chungkyang ankam. Und das Letzte, was wir von ihm wissen, ist, dass er Bangkok am 3. Februar 1932 wieder verließ. Der Rest ist Mutmaßung, Mythos, Legende. Hast du in Baskul etwas entdeckt? Nichts. Und auch nicht in Peshawar. Auch über Barnard und Miss Brinklow habe ich keinerlei Auskünfte bekommen. Was ist mit dem Piloten, der das Flugzeug entführte? Der Pilot, den der Karl niederschlug und für den Talu sich dann ausgab, ist inzwischen abgestürzt. Aber eine merkwürdige Entdeckung habe ich doch gemacht. Es gab einen deutschen Professor, der 1887 Tibet besuchte. Er kam nie zurück. Ist es dir gelungen, noch andere Spuren zu finden? Nein, noch nicht einmal die von Pater Perrault. Was ist mit Mallison und dem chinesischen Mädchen, dieser Mandschu-Prinzessin? Tja. Also ist noch immer ungeklärt, wie Conway in das Missionshospital in Chungkyang kam. War er in Begleitung? Wie kam er in ihr Krankenhaus? Wie kam Conway nach Chungkyang? Der Arzt sagte, dass er von einer Frau gebracht wurde. Ja, eine Frau begleitete ihn. Kann ich diesen Arzt sprechen? Tut mir leid, er arbeitet nicht mehr bei uns. Ich machte diesen Arzt in einem Hospital in Shanghai ausfindig. Ein höflicher, aber völlig überarbeiteter Mann. Die deutschen Luftangriffe auf London waren nichts gegen das, was die Japaner 1933 in Shanghai anrichteten. Ja, gewiss. Ich erinnere mich an den Fall des Engländers. Er hatte sein Gedächtnis verloren. Hat ihn eine Frau in das Missionshospital in Chungkyang gebracht? War eine Frau bei ihm? Ja, er wurde von einer Frau gebracht. Von einer Chinesin. Erinnern Sie sich an sie? Sie hatte hohes Fieber und starb unmittelbar nach ihrer Ankunft im Hospital. Diese Chinesin, war sie jung? Nein, sie war sehr alt. Ich habe noch nie zuvor eine so alte Frau gesehen. Entweder ist Conway verrückt oder er hat mich angelogen. Glaubst du, dass er irgendwann wiederfindet, das Tal des blauen Mondes? Der verlorene Horizont. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von James Hilton. Übersetzt und bearbeitet von Monika J. Walter. Sie hörten den dritten Teil, Die Flucht. Die Rollen und ihre Darsteller. Captain Hugh Conway, Friedhelm Tock. Lo Zen, Effie Rabsilber. Hue Lama, Gary Wolf. Henry D. Bernard, Dietmar Beer. Roberta Brinklow, Sabine Vitua, Charles Mellison, Matthias Köberlin, Chang, Balduin Baas, Rutherford, Michael Evers, der Engländer, Viktor Neumann, eine Nonne, Dörte Freund. Technische Realisation, Jonas Bergler. Musik, Mario Schneider. Regieassistenz, Sebastian Koh. Regie, Klaus Wirbitzki. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln, 2001. Redaktion und Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustorf.